Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum neuesten Abenteuer. Ich habe jetzt einfach die Aufnahme gestartet. Ich warte frech und frei. Ja, wir sind unterwegs. Ihr hört's. Wir haben unsere mobile Aufnahmestation wieder voll am Start. Wir begrüßen heute den positiven Smith, Richard. Jojo, hallo meine Fans, wie immer. Grüßt euch. Na, wuff. Wuff, meine Damen und Herren. Und Peter. Hallo. Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Das sieht bestimmt voll affig aus, wenn Leute reingucken, dass ich hier mit so einem krassen Mikrofon drin sitze und hier die Leute interviewe. Ja, Vorgespräch. Peter, was gibt's Neues? Ah nee, Richard, was gibt's Neues? Wir lassen immer unsere Gäste zuerst sprechen. Entschuldige bitte, Richard. Ach, das ist aber nett, da fühle ich mich ja gleich ganz, ganz wichtig. Ja, was gibt's Neues? Ich war kacken, ihr habt mich abgeholt, jetzt habe ich meinen Kaffee und ich freue mich auf den Mac. Und ich denke über ein Unternehmen nach, ein Start-up, was ich gründen möchte. Richards BioClean, aber dazu später mehr. Richards BioClean, wir versprechen nichts. Da können wir, du kannst dann auch kostengünstig einen Werbeslot bei uns im Podcast erwerben. Genau, da kommt dann vor und nach jeder Folge. Ja. Es ist sauber, aber es dauert sehr lange. Ja, es wird... Sauber, viel Zeit. Irgendwie sowas. Hier ticken die Uhren anders. Peter, was gibt's Neues? Ja? Wenn ihr wartet, wird es sauber. Nach dem Motto, tritt sich fest. Peter, was gibt's Neues? Was hast du als letztes konsumiert? Also, ich kann heute sogar ein bisschen für Richie mitsprechen. Ich habe zwei Sachen, über die ich Rechenschaft ablegen möchte, ja. Sorry, ich muss gerade abbiegen. Also nicht nur thematisch. ja, ich habe mit Richie zwei Sachen erlebt, über die ich heute reden möchte. Und zwar waren wir zusammen im Kino. Wir waren in S2 zusammen. It. Chapter 2. Und, also hat uns gut gefallen. Wir haben uns sehr gut unterhalten gefühlt auf jeden Fall. Natürlich, es wird auch schwierig jetzt zu sagen, inwiefern da alles so passt mit der Vorlage. Da habe ich wieder... Tja, hättet ihr mich mal mitgenommen, Bitches? Ich würde wenig Einblick. Ich glaube, es war relativ spontan, gell? Aber wir haben uns gut unterhalten gefühlt, haben häufig gelacht, überraschenderweise. Teilweise war es mir ein bisschen zu klamaukig, muss ich am Ende sogar sagen. Weil halt alle paar Minuten dann wieder so ein Spruch kam, also man hat ein bisschen das Gefühl, man ist in einem Marvel-Film und wenn ich das sage, gell, ist der Punkt gekommen, wo es vielleicht ein bisschen deplatziert war. Gell. Ich habe mega keinen Bock mehr drauf jetzt. Ja, ich hätte mir ein bisschen einfach mehr Horror gewünscht irgendwie, also so ein bisschen ernsteren Horror noch. Also es gab wirklich, ja, ich sehe schon Richies Gesicht von einer Szene, es gab einfach so Situationen, in denen habe ich mich tatsächlich gegruselt, aber viele haben einfach auch so Jumpscares basiert. Das gab es ja im ersten Teil schon, aber in dem Teil haben sie es fast ein bisschen übertrieben, fand ich. Weil irgendwann war es fast ein bisschen vorhersehbar. Allerdings war noch eine Szene gegen Ende, die hat mich echt gegruselt, aber die haben sie dann auch wieder unnötig mit so einem animierten Wesen nochmal unbedingt ins Gruselige gezogen, wo ich dachte, das hätte überhaupt nicht sein müssen. Die Szene für sich war für mich gruselig genug. Das war einfach ein Tier. Das war einfach, also Spoiler, es war einfach ein kleiner, süßer Hund, der hinter einer Tür saß und der hat so gegrinst und der hat so da gesessen und ich fand ihn so spooky, diesen Scheißhund. Weißt du? So ein kleiner, süßer, fluschiger Hund, aber in der Situation, gell, wo du denkst, jetzt ist gerade hier S hinter dir her, gell, im Finale und plötzlich steht so ein komischer Hund vor dir, das war für mich so spooky, ich habe so einen Schiss vor diesem scheiß Hund gehabt und dann verwandeln die den nochmal in so eine Pseudo-Gruselgestalt mit irgendwelchen CGI-Effekten, war unnötig. Hätte ich nicht gebraucht. Hätte er nicht gebraucht. Peter, Richard, wichtige Frage, Schildkröte. Was? Okay, also kommt keine Schildkröte vor in S2? Ich kann mich an keine erinnern. Richie, du? Nee. Nee. Es kommt nämlich im Original S die Weltenschildkröte vor. Die quasi. Nicht Terry Pratchett. Das ist schon ein bisschen Terry Pratchett-mäßig, ja. Aber nicht so. Also, es kommt halt eine krasse Ancient-Schildkröte mit vor, die quasi so das Gute repräsentiert und den Geist der Erde. Okay, gab's auf jeden Fall nicht. Die fangen auf jeden Fall so ein bisschen an mit so Ureinwohnern und so einem Kram und sowas. Und ja, so ein bisschen die Herkunft von S wird da so grob erläutert. Und wo ich dachte, gut, das hätte es für mich auch nicht gebraucht. Alles. Aber ja, so Kram hast du noch so ein bisschen so Background-Story dabei. Ja, aber trotzdem, irgendwie war er unterhaltsam. Ja, also trotzdem, es hat Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht auf jeden Fall. Was vielleicht auch nicht unbedingt für den Film spricht. Es gibt so eine Passage im Film, die war eben auch so ein bisschen, wo du dachtest, okay, jetzt wird Folgendes abgespult. Jetzt kommt das und das und das. Jetzt muss jeder so sein Ding erleben von den Figuren einfach, wo du denkst, ja, das ist jetzt alles gerade ein bisschen vorhersehbar. So. Sein S-Moment. Genau, ja. Ja, das ist aber Vorlage. Das kann ich so sagen, das ist Vorlage. Das ist so. Okay. Das ist so, die erleben das dann nach und nach quasi dadurch, dass sie das ja mehr oder weniger vergessen haben, verdrängt haben. Ja. Ich weiß nicht, ob es im Film so ist, in dem ja. Film so ist, ja, dass sie so. Sich dann erst wieder dran erinnern müssen, ja, dass sie sich dann erst wieder quasi diesen Grauen erleben müssen, um wieder in der Mut zu sein. Man muss aber auch dazu sagen, dass dieses Lächerlichere auch Vorlage entspricht. Das bedeutet, okay. Einfach dieser unterschiedliche Blick, den King verwendet, quasi der Horror und das Grauen aus dem Blick der Jugend, der Kindheit und dann den erwachseneren Blick drauf. Ja, mhm. Dieses, ich meine, wenn man kennt das aus Harry Potter, ich sag nur Ridiculous, das Umgehen mit Angst. Mit Angst und dann einfach als Ventil Lächerlichkeit zu verwenden. Ja, also das ist einfach ein Bild von Angststrategien. Ja, okay. Was soll ich denn sagen? Ja, bezogen jetzt nochmal auf dieses Thema mit diesen, jeder hat seinen S-Moment, das ist im Film so gemacht, dass die Figuren sich schon bewusst sind, dass S wieder da ist oder dass sie da irgendwas verdrängt haben und sie merken, scheiße, wir müssen irgendwie zusammenhalten und dann beschließen, ah, jetzt muss jeder für sich sein. Jetzt muss jeder so seinen eigenen Moment erleben und das war so ein bisschen merkwürdig, wo ich dachte, hä? Also ich weiß nicht, ob das so der Vorlage auch entspricht, aber dass selbst die Figuren im Film sagen dann, hä, sollten wir uns wirklich trennen? Und dann sagen sie, ja doch, das muss jeder für sich machen, so nach dem Motto, gell? Also das Buch hat über 1000 Seiten. Also da kann ich mich jetzt explizit auch nicht dran erinnern. Ja. Man muss dazu sagen, King ist manchmal recht strange. Im ersten Film hat er zum Beispiel, es fehlen ja immer mal Sachen. Ist ja normal. Aber es gibt eben eine Sache, die haben sie komplett geändert, auch im ersten Teil. Die sind ja in der Kanalisation mit Beverly. Ja, und haben dann quasi ihre erste Begegnung mit S in der Kanalisation hinter sich. Und was machen sie? Sie schlafen alle mit Beverly Marsh. Sie haben alle Sex mit ihr. Ja, also S2, also ich finde, gut, dadurch, dass ich halt den Originalstoff recht gut kenne, weiß ich, dass der zweite Teil kein Horrorfilm sein konnte. Also nicht direkt. So, ich habe da einfach andere Erwartungen dran. So, das ist einfach der große Unterschied, mit dem ich da in das Kino gegangen wäre. So, ich hätte noch eine kleine Frage an Rick Hart. Ich möchte bitte deine Ausführungen zu Mein Nachbar Totoro hören. Oh ja, darauf würde ich gleich kommen. Ich würde auch noch ganz kurz was zu S sagen wollen. Bitte. Obwohl ich gerade noch überlegt habe, vielleicht könnt ihr mal abstimmen. Ich denke aktuell über neuen Spitznamen nach. Rick the Dick, Rick Hart oder Riccardini. Ich bin mir noch unschlüssig. Aber ich glaube, der große Riccardini, bitte. Dankeschön. Also zuerst wollte ich auch noch sagen, bevor wir auf Totoro zu sprechen kommen, fand ich auch total toll. Das nächste Mal nehmen wir dich mit, Robert. Das ist ja dein Film, du kennst dich ja so gut aus, ja. Das ist ja echt Wahnsinn. Da hat auch der Steffen Sting hat da auch wirklich, also der ist ja bei Police eigentlich, der Frontsänger von Police. Every breath you take. Da hat er eben auch ganze Arbeit geleistet, gell. Das war also, nicht schlecht. Und das war echt schön. Das war auch süß, ey. Und nee, das ist süß. Auf jeden Fall, ich fand es auch mega krass, so diese posttraumatische Geschichte, die ich da so rein interpretiere auch, ne? Was eben auch angesprochen wurde, dieses Wegschieben und ach, jetzt kommt's bald wieder und eigentlich wissen, man hat was unterm Teppich, aber man müsste mal ran und so. Und das fand ich ziemlich reizvoll. Waren sie so konsequent und haben den Suizid eingebaut? Der war am Anfang, ja. Ja, okay. Weil, das fand ich diesmal gut gemacht. Die haben, ja. Ja. Muss ich auch als heterosexueller Mann sagen, ist echt ein hübscher Mann, der da gestorben ist. Das ist ja, die haben den ja, das ist ja der Dude, der so ein bisschen hypochondrisch durch seine Mutter ist. Und bei dem die das Trauma ordentlich einkickt. Und das finde ich gut, dass sie es auch wieder so gemacht haben. Ist im Original-S-Film auch so. Mhm. Aber ich finde es krass, wie sie den quasi so, ich habe Mitleid mit dem im ersten Teil etabliert haben, so von wegen, oh, der tut mir leid, der kann gegen seine Mutter nichts ausrichten, so, sie ist so Münchhausen-Stellvertreter-mäßig drauf und einfach ein armes Schwein unterm Strich und er legt sich dann halt einfach um. Spoiler. Ja, genau. Ich fand auch, ja, das mit der Lächerlichkeit, was Pete gerade angesprochen hatte, das kann ich, hab ich auch so empfunden. Ich fand es aber auch zu manchen Stellen sehr, sehr gruselig. Gerade das mit der alten Frau, mehr sage ich nicht. Ja. Das hat mich so an Conjuring erinnert irgendwie. Das war so ein bisschen für mich so ein kleiner, ja, ich weiß nicht, hat mich einfach daran erinnert. Mhm. Und ja, das, was du auch gesagt hattest, Robert, eben angesprochen hattest, mit dem, wo dann eben, also mit Lächerlichkeit eine Form des Umgangs dem zu begegnen, fand ich auch toll. Also, ne, ich habe mir so Witzfigur, habe ich mir mitgenommen für meinen privaten Kontext. Kann man sich doch viel rausziehen für sich selber gerade. Aktuell. Und also fand ich mega gut. Ich fand es teilweise aber echt auch gruselig. Auch eine Figur, ich sage jetzt nicht welche, weil ich nicht so viel Spoiler, und hat mich auch an wieder an einen anderen Film erinnert, nämlich an Rec. Und war schon echt viele verschiedene Monster da zu sehen. Und ja, aber wie gesagt, ich fand es insgesamt echt gut. Ich fand es war ein guter Mix aus lustig und aber auch gruselig auf jeden Fall. Ganz schöne Schocker. Und ja, das natürlich, was ich jetzt schon mal so ein bisschen erfahren habe durch Peter, ne? Also du wirst es ja bestätigen können, so in ausführlicherer Weise mit dem Buch und allgemein mit Stephen King und Know-how und Wissen. Das war mit der Vergewaltigung und so, das haben sie nicht mit eingebaut, aber ist schon auch heftiger Stoff, ne, insgesamt. Naja. Was denn für eine Vergewaltigung? Naja, nicht Vergewaltigung, aber mit diesem Mann, mit dem Vater von dieser Frau. Ja, stimmt, das recht. Den fand ich, also, das fand ich eigentlich am ekligsten von allen, muss ich ehrlich sagen. So, diese sich davon abkuppeln und, das war heftig damit eingebaut. Gerade in diesen jugendlichen Kontext da so, ne. Andere Kinder in dem Alter dann da so machen. Und, das ist schon gruselig gewesen. Naja, nichtsdestotrotz muss ich ehrlich sagen, gibt es dann noch den guten Totoro, zu dem ich jetzt mal ganz galant überleiten möchte. Besser als Stefan Raab seine Überleitung je hinbekommen hat. Nee, Totoro ist jetzt was ganz anderes und was wesentlich flauschigeres. Ich besitze den ja dank euch beiden als Kuscheltier. Das war ja, weiß nicht, ob ihr euch dran erinnern könnt, das war ja den Hauptgewinn beim Quiz, beim Planet Comics, ne? Was war das für ein Fest? Zum Geburtstag. Zum Geburtstag von Planet Comics, genau. Zum Einjährigen, oder? Ja. Genau. Da haben wir das Quiz gewonnen und da haben ja meine Bros den Gutschein überlassen. Und seitdem sitzt Totoro bei mir und ich habe ihn mir auch angeschaut, weil netterweise du ihn mir ausgeliehen hast, Robert. Und er ist echt ziemlich cool. Also ich muss sagen, echt, dieses Studio Ghibli da, ja, das ist echt, also ich fand ihn mega schön. Vor allen Dingen dieser, das fand ich jetzt nicht so, aber man merkt halt richtig diesen kommunistischen Vibe da mit drin, ne? Diesen japanischen, diese Bilder, manchmal waren auch ganz schön skurrile Bilder drin, wo ich dachte, oh krass. Gut, hat man früher noch nicht so drüber nachgedacht, wahrscheinlich mit der heutigen Political Correctness, wenn der Papa da so in der Badewanne sitzt, nackt da mit seinen zwei Mädels und die da komisch da irgendwie sitzen, so, da dachte ich mir auch teilweise, was ist das denn? Jetzt muss ich mal einhaken. Also, Political Correctness, der Vater wird doch wohl mit seinem Kind baden dürfen, ja? Also, immer dieses Überdramatisieren. Also, klar ist man da, geschädigt durch verschiedenste Sachen der Lügenpresse, nein, nicht der Lügenpresse, also der Presse, sondern... Da siehst du mal, wie weit es schon ist, gell? Bei uns. Ja, das macht einen bekloppt, dieses ganze... Alter. Okay. Also, ich sehe das sehr unschuldig, muss ich dazu sagen. Ja, also ich dachte mir dann auch, ich habe mir dann natürlich auch gedanklich ein bisschen korrigiert, dachte, eigentlich ist das Normalste, ne? Aber er saß halt so komisch da. Ich habe den zusammen mit einer Freundin geguckt und ja, wir haben da beide so drauf reagiert, ne? Und dachten so, krass, was das hat, das ist für eine Szene. Aber ja, im zweiten Nachdenken darüber ist es eigentlich wirklich ganz normal und wahrscheinlich sind wir heute alle etwas entrückt von uns selber. Naja gut, das ist wieder also eine andere Sache. Finde ich schon. Man sollte auch mittlerweile einfach auch Sachen als Normalität auch einfach wieder wahrnehmen. Ja. So, ja. Also da müssen, da haben wir noch, haben wir wahrscheinlich alle noch einen langen Heilungsprozess hinter uns, vor uns. Hinter uns wäre schön. Nee, aber das war echt, also ich fand ihn insgesamt sehr schön gemacht. Die Bilder, die Message da drin. Totoro an sich, einfach mega flauschig. Ich würde ja auch gerne mal auf den liegen. Das mache ich ja auch nachts immer. Aber wenn er leider nicht so groß ist bei mir im Bett als Kuscheltier. Und der ist wirklich, also richtig schöner Film. Richtig so eine Familienidylle. Auch mal, man sieht auch mal wieder so, ja, gerade ein Papa so, der mit seinem Kind umgeht, ne? Und also ich fand das mega, mega schön, fantasiehaft, traumhaft. Ja, die Anspielung darauf waren auf verschiedene Themen waren dann auch super. Und ja, das Einzige, was mir ein bisschen in Ohren wehgetan hat, waren diese fiepsigen Kinderstimmen von den Kindern. Das war eben manchmal ein bisschen anstrengend, aber absolut normal und filmdienlich. Und ja, das Süßeste fand ich eigentlich mit den Staubflocken im Haus am Anfang. Das hat mir super gut gefallen. Also ich danke dir, dass du mir den ausgeliehen hast und ja, sehr empfehlenswert. Und wenn man Familienideal oder eine schöne Geschichte sich angucken möchte. Kann man gar nicht beschreiben, was ein Gefühl rüberbringt. Also hat sich einfach gut angefilmt. Wer sich mal gut fühlen möchte bei einem Film, guckt euch meinen Freund Totoro an. Super Film. Danke nochmal für die Empfehlung. Also ich finde, der Film ist auch gerade der Beweis für den Spruch, Ghibli ist das Disney Asiens. Ja, ich finde, das passt da sehr gut. Gerade bei dem Film. Was sagst du denn zu Grave of the Fireflies? Also den anderen habe ich noch nicht geguckt. Der liegt noch bei mir. Guck dir den an. Sicher in der Schublade, den werde ich mir auch noch angucken. Den musst du dir definitiv angucken. Aber bei solchen Filmen ist, da will ich wirklich genießen. Da will ich mir Zeit für nehmen. Habe ich bei Totoro getan, mit dem werde ich das auch noch tun. Den habe ich noch vor und da freue ich mich auch schon drauf. Genau. Dann komme ich zu einer etwas, ich gucke jetzt gerade wieder mit meiner Frau Tschernobyl. Also schaut euch rein, zieht euch rein, das ist eine unglaublich gute Serie, fünffolgige Serie. Peter, ich kann es nur empfehlen, Tschernobyl, eine Sky Original Serie. Und ich mach's noch ganz schnell, ich habe eine kleine Geocaching News. Nein, also unterschwellig eine Geocaching-News, weil es gibt quasi Geocaching-Light für, das habe ich jetzt rausgefunden, ich war nämlich drei Tage in Moritzburg jetzt letzte Woche im Rahmen meines Ich hab mal frei und war mit meiner Frau in Moritzburg. Da gibt es quasi so eine Firma, ich bin von Schimmelfirma und Alter, ich sehe noch Schuhe, ey. Und und da gibt es quasi eine Firma. Hast du jetzt erst gesehen oder was? Da gibt es quasi eine Firma, die macht Stadtrundführung, also Stadtführung. Ja. Kennst du die? Nee, kenn ich nicht. Da kriegst du quasi so ein Kästchen und das ist so Geocaching-Style. Das ist so, wir hatten jetzt 11 verschiedene Kuverts drinne. Da startest du quasi, wir haben am Bahnhof gestartet und das stand so da, ja, dann wurde halt quasi wirklich erzählt, wie dieser Bahnhof entstanden ist und so weiter, quasi wirklich Sightseeing-mäßig. Und da steht dann halt drunter, du musst jetzt die nächste Zahl öffnen und zwar zähl bitte die Lampen, die an den und den Ort sind und so weiter. Und dann wie so ein Multicash. Hm? So, bloß halt, dass du halt dann das haptisch hast, das fand ich ganz geil. So, und du kannst dann halt auch wirklich was, Richard, also Richard ist, glaube ich, der Falsche für die Messe, weil Richard macht sich über Leute lustig, die sich ein bisschen verkleiden. Nee, ich lache mit denen. Und diese ist eine ganz interessante Sache. Das gibt's halt auch für verschiedenste Städte, habe ich gesehen. Unter anderem auch für Weimar, ja. Für Weimar, für Erfurt, für Berlin, für Hamburg, für Leipzig, für Dresden, für komischerweise eben auch Moritzburg. Was halt auch ein sehr kleines, wirklich ein kleines Dorf ist. Moritzburg kennen ganz viele aus dem Märchen Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, weil das dort halt on location gedreht wurde teilweise. Und ganz interessanter Ansatz, dass quasi den Geocaching-Gedanken auf eine haptischere Ebene bringt. Mhm. Und halt auch für, also wirklich, es ist wirklich simpel, ja. Nimm aus der Jahreszahl des erbauten Gebäudes die Quersumme und so, und das ist halt der nächste Briefwunsch. Es ist halt wirklich simpel, aber es ist halt wirklich easy und halt eigentlich für mich so ein kleiner Einstieg ins Thema Geocaching, ohne diesen ganzen, für viele Leute ja doch, auch für viele ältere Leute ja doch abschreckenden Part des Online-Seins beziehungsweise des technischen Ansatzes. Also Empfehlung kann man sich mal angucken. Wie heißt das? Die Stadtverführung heißt das. Ach ja. Genau. Ein lustiges Wortspiel. So heißt das. Gibt es auch Geschenkboxen quasi. Kannst du jemandem dann eine Geschenkbox kaufen, wenn du weißt, okay, der fährt da hin oder so. Mhm. Dann kannst du das jemandem schenken. Ja, das war meine News. Wir freuen uns, ich denke mal, auf die Mac. Wir haben große Erwartungen. Wir haben eine Riesenschlange gesehen. Die Schlange ist noch länger als letztes Jahr. Auf jeden Fall. Beziehungsweise standen wir letztes Jahr ein Stück weiter einfach schon vorne. Und dann kam Ben. Ben vom Kika. Engel weinen, Engel leiden, Engel fühlen sich ja, mal alleine. Ja, da war. Was zu sagen. Ja. Der hat nämlich eine gute Freundin vom Dach geschubst. Ja, übrigens nochmal, Shoutout geht raus zu einem Zuhörer, Shoutout. Falls ich das sagen darf. Ja. Wir waren neulich mit ihm auf dem Apolderer Zwiebelmarkt und ich wollte mich nochmal entschuldigen. Es tut mir leid. Bevor ich das Emotionale jetzt erzähle, wollte ich das nochmal loswerden. Okay, weiter geht's. Und zwar, Ben habe ich früher im Bett gehört bei meinem Bruder. Also der hatte so, manchmal konnte ich bei ihm pennen, wenn ein bisschen Beef bei mir zu Hause war und so. Ich habe ja einen großen Bruder in Frankfurt. Und da habe ich mit einem Walkman originalgetreu diesen Song immer vorm Einschlafen gehört. Da war ich irgendwie eine 9-jährige Mickey Maus oder so. Und ich konnte fabelhaft schlafen. Ja. Immer Ben gehört Engel, Engel wein. Brutaler Song. Aber was mir ein bisschen gefehlt hat, ein derbes Metal-Schlagzeug im Hintergrund. Das wäre mal was gewesen. Also Richard ist ja sowieso zurzeit wieder ein bisschen auf Schlagzeug-Thematik unterwegs. Aber wir versprechen nichts, das meine Damen und Herren. Große Ereignisse werfen ihre Schatten nicht voraus. Wir versprechen nichts. Wie immer. Wie immer. Also Peter, Erwartungen zur Mac? Ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe mich ja schon ein bisschen vorinformiert. Aber dazu später mehr. Ja, ich glaube, ihr beiden geht ein bisschen unberührter dran an die ganze Sache. Also vor allem Richie ist ja die erste Mac jetzt für Richie. Robert hat ja vorhin schon zu mir gesagt, er hat sich noch nicht so richtig informiert diesmal, beziehungsweise geht da so ein bisschen ohne Vorgedanken ran, beziehungsweise ohne Pläne. Oder hast du irgendwelche Pläne jetzt heute? Gibt's doch Sachen? Rocket Beans, ja? Glücksrad drehen, würde ich sagen. RBTV. Eigentlich, na, RBTV, klar, geil, mega. Aber ich habe halt Bock auf die Indie Arena Booth. Sag ich dir so, wie es ist. Stimmt, da haben wir ja letztes Jahr sind wir da zu spät dran gekommen, beziehungsweise haben das zu spät gemerkt. Und dieses Jahr gibt's ein Freigetränk. Das ist ja wohl klar. Das wird freigespielt. Das ist quasi unser Achievement heute. Das haben wir dir noch gar nicht gesagt, Richie, aber das werden wir heute freispielen auf jeden Fall. Ja. Ja, ich freue mich auf so das ein oder andere Panel, den ein oder anderen Workshop. Mal gucken, was wir so schaffen, was wir mitkriegen können. Mal gucken, wann wir überhaupt auf die Mac kommen, wenn ich diese Schlange sehe. Und mir fällt noch was ein, jetzt wo du das hattest mit dieser Stadtführung. Ich hatte mit Richie neulich auch eine kleine Geocaching-Tour spontan gemacht nach der Arbeit. Und das war ganz witzig, in der Nähe um unsere Heimat, beziehungsweise um unsere Heimatstädte, ist ein neuer Geocache rausgekommen, ein sogenannter Lost Place Cache. Wobei man da, ja genau, Richie zeigt gerade Robert ein bisschen parallel die Bilder. Aha. Und das Lost Place hat man ja nicht mehr so häufig, weil es da oftmals Probleme gibt mit diesen verlassenen Gebäuden, mit einfach dem Eigentümer, mit dass man da überhaupt drauf kann auf das Gelände. Und ja, der Cache nannte sich auch schon H2O-Speicher, Wasserspeicher. Man musste ein kleines Rätsel lösen. Und danach hat man tatsächlich da so einen alten Wassertank betreten können, wirklich beklettern können. Man hat die Leiter gebraucht, um richtig reinzukommen. Es waren Schlüssel in der Nähe versteckt. Also es war wieder so richtig abenteuerlich. Ich habe zu Richie gesagt, das ist so ein kleines Abenteuer einfach im Alltag. Wir suchen jetzt hier, der Schlüssel ist hinterm Haus versteckt. Ich weiß ungefähr wo. Da haben wir den Schlüssel geholt, dann haben wir das Ding aufgeschlossen, sind da rein, die Leiter ausgepackt, die Teleskopleiter reingeklettert. Und da unten war dann so eine schöne Kiste und die war so ein bisschen technisch verbastelt. Das heißt, man brauchte im Vorfeld auch noch als Zugangsequipment für die Kiste, damit die sich überhaupt geöffnet hat, brauchte man ein Eisspray oder entsprechend zwei Eisakkus stand mit drin im Listing, also in der Beschreibung. Und ich habe mir dann noch schnell vorher in der Apotheke ein Eisspray besorgt. Und das war ganz geil. Da war so ein Temperatursensor links an der Seite, der rausgeguckt hat. Den konnte man so ein bisschen rausziehen am Kabel. Und dann hat man mit dem Eisspray draufgesprüht und unten ging dann die Temperatur an. Also unten war noch vorne an der Vorderseite war so ein Ein- und Ausschalter, dass die Batterie nicht die ganze Zeit läuft. Dass man das Ding eingeschaltet hat, dann ging das Licht an und unten war eine kleine Temperaturanzeige. Und an der Seite hat man dann mit dem Eisspray gesprüht und dann hat man parallel gesehen, wie eben die Temperatur runterging und ab, ich glaube, minus 20 Grad macht es dann klack und dann ging oben, konnte man oben den Deckel hochklappen. Mega. Also super cool, auch mit so ganz, also theoretisch einfachen Mitteln, man konnte es ja so ein bisschen sehen, was da technisch verbaut war, dass er einfach, es war einfach nur ein elektronischer Bolzen, der dann aufgeht bei der richtigen Temperatur, gell. Aber allein sowas zu bauen und dass dann das Licht an war und innen drin nochmal Licht war, alles beleuchtet war, also stimmt, ein bisschen Musik war auch noch dabei, also das musst du erstmal bauen, das sieht nach nicht viel aus, aber es war einfach ein super cooles Erlebnis und allein in so einem alten Wassertank drin zu stehen, war irgendwie spooky, aber irgendwie auch geil, gell? So, dass das so gescheit hat. Natürlich willst du da niemanden hin entführen. Ich habe gesagt, es hat nur noch gefehlt, dass irgendwo in der Ecke jemand steht und die Wand anguckt, so wie bei Blair Witch Project. Aber es war auf jeden Fall geil. Also Richie hatte, glaube ich, auch richtig Spaß dabei. Rick Hart meine ich natürlich. Richard Sonnet. Nee, wir hatten da richtig Spaß bei. Und da muss ich jetzt auch nochmal dran denken. Und was du vorhin gesagt hast mit dieser Stadtrundführung, das erinnert mich auch so an den Vorläufer von Geocaching ein bisschen. Das nannte sich Letterboxing. Also ich habe es selber nie gemacht, aber im Prinzip wie ursprünglich wie so eine Schnipseljagd eben. Gell? Dass man genau, wirklich was Haptisches in der Hand hat. Schnipseljagd, ja. Genau. Und ja, so viel noch zum Geocachen, zum Handen nach den Schätzen, die Schatzjagd. Ja, Richie, willst du noch was dazu sagen? Nö. Aber vielleicht Leonarden. Cabrio? Ja. Aber dazu später mehr. Okay, damit dürften wir es jetzt haben fürs Vorgespräch und wir freuen uns jetzt auf einen coolen Mac-Tag. Richie, gibt's von dir noch Erwartungen? Also ich habe mich nicht informiert. Du hast mir ja gestern so ein bisschen deine Highlights so, oder so ein bisschen so Sachen am Telefon, da hast mich heiß gemacht. Aber ich mach's auch so wie Robert, obwohl es mein erstes Mal hier heute ist. Ich lasse mich überraschen. Die Gedanken haben natürlich gekreist um den Wettkampf, eigentlich seitdem man in die Saison reingegangen ist. Und ich werde jetzt mal gucken. Ich lasse mich überraschen und das, wo es Spaß macht, da setze ich mich mit hin. Und mal gucken, was so für schöne Kostüme am Start sind. Ich sehe ja schon einiges hier. Also ich freue mich mit euch. Okay, das wird geil. In dem Sinne werden wir starten auf die Mac. Ja moin, ich stehe jetzt hier in der Indie Arena Booth mit Rickard. Rickard sagt, testet ihr gerade eine Spielprobe? Moin Rickard, wie geht's? Was setzt eigentlich hier? Ich werfe gerade ein paar Kokosnüsse auf so ein paar Leute. Und das sind jetzt hier von der Mafia hier wahrscheinlich. Ja, Richard steht hier bei Kawaita Story. Über das haben wir letztes Jahr schon berichtet. Und sieht aus, als wäre es jetzt fertig. Ich frage einfach mal. So, ich gehe einfach mal hier durch. Also ich beschreibe jetzt einfach mal hier, wie es hier so aussieht. Ist alles so ein bisschen messeähnlich. Das liegt daran, dass es eine Messe ist. So, ich gehe jetzt mal durch zu Peter. Peter ist hier auf einem anderen Stand, der spielt Growbot. Peter, oh, Entschuldigung. Peter spielt Crobot. Peter, was sagst du? Ich bin noch ein bisschen verwirrt vom Game. Es ist ja eher so ein Point-and-Click-Adventure. Und ich bin noch ein bisschen verwirrt, was mir das Spiel gerade sagen will. Es handelt sich ja hier um so einen kleinen, süßen Roboter, der hier so eine Wohnung erkundet. Und jetzt bin ich in den Garten gegangen und spreche mit dem Captain. Es hat alles einen sehr süßen Stil, also alles so sehr niedlich, fast ein bisschen künstlerisch anmutend dargestellt. Es ist also der Roboter und dieses komische Alien-Wesen, was ich da habe, was mich so ein bisschen an ein Digimon erinnert, Patamon so ein bisschen, in der Vorentwicklung. Die haben natürlich ganz knuffige, schwarze Augen. Und ja, ich gucke gerade hier mit dem Captain, ob ich mit dem irgendwie reden kann, aber so richtig passiert hier noch nichts. Also ist ganz gediegen, leider so richtig Sound habe ich nicht auf den Ohren. Also ich höre gerade nicht viel vom Soundtrack. Mal gucken, wo mich das jetzt noch hinführt hier. Aber es hat auf jeden Fall einen interessanten Stil, muss ich sagen. Okay, vielen Dank, Peter, von der Live-Front. Ja. Okay, Peter schnorchelt mal weiter. Ich suche mal, was Rickard so macht. Rickard. Das ist echt gut hier. Ja, das habe ich letztes Jahr schon. Das habe ich letztes Jahr schon, haben wir darüber schon berichtet. Ja? Das ist super hier. Kawaida Story. Ja. Sieht jetzt auch soweit fertig aus, eigentlich. Weil letztes Jahr, da war noch, das war noch so ein Bild, wo du dann, wenn du von zu weit oben abgesprungen bist, bist du durch die Welt gefallen und solche Sachen. Ne? So, ich guck mal, ob Peter was rausgefunden hat. Oh, Peter, kann Peter Englisch? Man fragt sich noch. Jo, und ich habe mich jetzt auch hingesetzt, neben Peter. Und zwar teste ich jetzt ein Spiel namens Luna. Ich glaube, das ist Luna, ja. The Shadow Dust. Genau, ich habe mich ich habe es richtig gemacht. Ich habe das Richtige gesagt. Da bin ich schon mal sehr dankbar dafür. Also hier, oh ja. Man sieht einen kleinen Menschen fallen. Ein kleines... Okay, ich schaue mir gerade eine schöne Cutscene an. Das ist natürlich für euch jetzt super langweilig. Aber ich kann euch da gleich meine ersten Eindrücke von Luna, The Shadow Dust, sagen. Sieht wirklich schön aus, hat einen schönen Stil. Es ist auch so, macht auch einen Point-and-Click. Peter rätselt gerade. Peter rätselt. Jo, ich übernehme. Also ich habe jetzt mittlerweile den Captain geöffnet. Und irgendwie soll ich den jetzt hier zusammensetzen, aber ich bin gerade ein bisschen ratlos. Das ist gerade wie so ein Puzzlespiel, das irgendwie keinen Sinn so richtig ergibt. Error. Also man muss dazu sagen, ich habe jetzt quasi diesen Körper vor mir und habe so 8 Puzzleteile, die ich irgendwie zusammensetzen muss. Nur irgendwie fehlt mir hier der Clou zu dem Ganzen. Es hat so, man muss dazu sagen, der Captain ist auch ein Roboter. Und ich habe jetzt diesen Körper vor mir, es ist alles so ganz mechanisch, wie so ein Bauplan vor mir quasi geöffnet. Also richtig schlau werde ich gerade aus diesem ganzen Kram nicht, wie das jetzt hier funktionieren soll. Ah, wobei, jetzt habe ich gleich einen Kniff hier. Die Kreise, großer, kleiner Kreis, das passt. Aber jetzt könnte es ein Bild ergeben. Ich glaube, jetzt puzzle ich hier was zusammen. Nee, das ergibt keinen Sinn. Nee. Hätte aber, ich weiß nicht so. Doch, das könnte passen. Oh. Jetzt hat wieder nicht geklappt. Also irgendwie ist es mir ein bisschen unverständlich gerade, wie ich hier rangehen soll. Ich meine, das ist sonst nur so Try-and-Error-Prinzip. Okay, ich habe es rausbekommen. Es war aber so ein reines Try-and-Error-Prinzip jetzt. Also ich habe es einfach irgendwie, wie es passen könnte, zusammengesetzt und tatsächlich jetzt erwacht der Captain. Aber es ist eine Sie, der Captain. She's awake. Still awake. Jetzt werde ich mal mit ihr reden hier. Die sitzt auch so angelehnt, ganz traurig an so einem kleinen Tümpel. Are you okay, Captain? Oh. Oh. Ist ganz niedlich auf jeden Fall gemacht. Ich guck mal währenddessen zu Robert rüber, was der hier macht. Robert, du spielst jetzt Luna. Okay. Der erinnert mich so ein bisschen, der Charakter erinnert mich ein bisschen hier an Adventure Time. Von Luna. Das ist interessant, bei Robert ist es gerade so ein bisschen, naja, Hieroglyphen-Time. Bist du in der Sphinx gelandet? Ich brauche einen Schlüssel. Der Schlüssel fehlt, natürlich. Also auf jeden Fall, dieses Growbot ist auf jeden Fall ein schön beschwingliches, niedliches Game. Da kann man so richtig entschleunigen, finde ich. Schön gemütlich. Da klickst du mal irgendwo hin. Da passiert mal wieder was. Dann hörst du mal an, was los ist mit den Robotern. Warum sie sich nicht mehr bewegen können. Ah, jetzt gibt es auch so mehrere Dialogoptionen, beziehungsweise wo ich verschiedene Fragen stellen kann, wirklich dem Gesprächspartner, der mir dann besser verraten kann, was meine Mission ist. Also ich versuche jetzt dem Captain etwas zu helfen. Oder der Captain. Need you to fix the cloud machine. Die Wolkenmaschine soll repariert werden. Auf der anderen Seite vom Garten. Interessant. Okay, wie mache ich das? Vielleicht wird er puzzeln. Wer weiß. Point and click, puzzeln. Das könnte passen. Okay, ich beende das jetzt mal hier und gucke mal, wo ich jetzt weitergehen kann. Okay, Captain legt sich schlafen. Und das war's mit dieser Szene. Okay, das war's offenbar. Das war die Demo. Die Cloud Machine wird mir nicht mehr offenbart. Dafür könnte man aber dann schon mal bei Steam das Spiel auf die Wunschliste setzen. Ich bin durch, Robert. Ich habe meine Demo geschafft. Ja, und ich bin gerade in einem hieroglyphischen Raum. Es ist alles sehr, sehr geheimnisvoll, sehr, sehr, sehr, sehr glyphisch, sag ich mal, sehr, alles sehr un, also es erklärt sich nicht wirklich viel. Es ist einfach nur explorieren, sag ich mal. Und habe jetzt den ersten Raum gelöst quasi. Und wir wandern quasi einen Turm nach oben und der, ich finde den Artstyle sehr, sehr gelungen. Das ist, man sieht auch, das ist auch Best Visual Art irgendwie ausgezeichnet worden. Sieht sehr, sehr schön aus. Hier kann man verschiedenste, es spielt halt wirklich nur gerade mit der Maus, mit der linken Maustaste, die einfach irgendwas auslöst. Okay, hier kann man eine Lampe runter machen. Todeslampe. Licht aus. Okay, jetzt haben sich hier mehr Farben offenbart. Rot, gelb, blau. Guck mal, hier oben ist gelb. Okay, es erschließt sich. Hier vorne müssen wir rot reinmachen. Ich bin ein verdammter Sherlock Holmes, würde ich sagen. So, hier müssen wir rot reinmachen, hier vorne. Und jetzt geht die Tür auf. Bam. Jawohl. Hat es gelöst, Fettstift. Also richtig cool. Sieht cool aus. Ist was Schönes, Ruhiges. Da sind wir ja, Peter und ich, ja sowieso Fans davon. Von ruhigeren Sachen manchmal zwischendurch, wie zum Beispiel Gurugoa. Nicht? Was? Von was? Gurugoa. Ach so, ja. Was ja auch so ein ruhigeres Spiel ist. Auf jeden Fall. Oh, hier hat sich jemand verletzt. So. Jetzt kommt hier wieder so eine Cutscene, die ist echt toll gemacht, Peter. Die sind echt toll gemacht irgendwie. Oh ja. Sehen gut aus. Es hat so ein bisschen Kinderbuchstil. Hm? Stimmt, ja. Sieht toll aus. Ein Totoro, ein eingeklemmter. Ich wollte gerade sagen, mit so ein bisschen Fabelwesen einschlagen. Ja. Das ist alles so ein bisschen mythisch, alles ein bisschen mystisch. Der Hasenjunge. Der Hasenjunge kriegt Wasser, wacht auf. Und das war's. Spiel beendet, würde ich sagen. Das ist aber irgendwie eine Mischung aus allem. Aus allem, also da ist die Katze mit drin, der Waschbär, da ist ein Punk mit drin. Also ein bisschen könnte es auch so die Vorentwicklung von einem Monster aus Monster Hunter sein. So wenn oben diese Haare, diese Spitzen noch ein bisschen wachsen, so, dann wird es irgendwie so ein fetter Katzendrache. Okay, Und ich sehe gerade, man hat dann quasi jetzt einen Begleiter freigeschaltet, den man auch steuern kann. Aber zieht euch das Spiel am besten selbst rein auf Steam, meine Damen und Herren. Wir gucken mal weiter, was die Indie Arena Booth so für uns bereithält. Peter. Ich übernehme. Schauen wir mal, was Richie gerade macht. Was bei Richie abgeht. Ach, Richie zockt auch Luna, sehe ich gerade. Hm? Wie kommst du denn bisher voran, Richie? Das ist schön. Eben habe ich mich ganz schön dumm angestellt mit den Wandbildern, aber macht auf jeden Fall Fun. Mal gucken, was hier so geht. Hier sehe ich schon mal Haushaltsbesen, sehr gut. Steht für Reinigkeit. Auch die Teekanne steht schon bereit auf dem Ofen. Ah, okay. Da bin ich ja mal gespannt. Tea time oder what time is it, Rich? Ich hoffe es. Ich hoffe Tea time, aber hier sehe ich schon mal so einen verdächtigen Schalter. Da ist da irgendwas zu tun hier. Da kommt auf jeden Fall schon mal die Lampe runter. Jetzt hat das Licht ausgemacht. Aha. There are some colors above the door. Okay, Richie nähert sich auf jeden Fall der Lösung des Rätsels. Der Lösung des Rätsels. Doch, was macht er nun? Wie wird es weitergehen mit Rick Hart? Wird er dieses Abenteuer bestehen? Wird er jemals wieder rauskommen aus diesem Raum? Wird er weiter im Dunkeln stehen? Oder? Nein, man weiß es nicht. Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Ob die Erleuchtung noch einsetzt? Wer weiß. Oder ob der Mond heute nie wieder untergeht. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Wir haben auf jeden Fall auch schon gesehen. Ich weiß nicht, hast du das schon? Genau, wir müssen noch die Stempel uns abholen. Ich weiß nicht, ob es Robert schon. Hast du schon erzählt, dass wieder das Game vom letzten Jahr da ist? Ja, haben wir schon erzählt. Genau, okay. Ansonsten sehe ich ja noch so ein, zwei Games, die mich noch interessieren. Orbital Bullet, dass das so einen schönen Pixel-Charme hat. Das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Also es gibt auf jeden Fall noch genug zu sehen hier. Wir werden uns dann einfach nochmal melden, wenn wir soweit sind, noch ein paar andere Spiele angespielt haben. Und ja, bis später. Okay, das sieht schon mal, das macht schon mal richtig Fun hier. Also ihr hört schon, ich denke, das wird nicht ungehört bleiben, der fette Sound hier. Also das gefällt mir schon mal sehr gut. Man hat hier so ein paar Pixelmonster, die erinnern mich auch so ein bisschen an Final Fantasy VII Zeiten. So als man dann am Ende, im Endgame muss man dann so ein Fort verteidigen. Ich weiß gerade nicht mal, wie das heißt. Und da hat man dann so einen kleinen Pixelkrieg, sag ich mal, mit so einem Pixelwesen. Und es hat auf jeden Fall dieses, wie heißt das Spiel nochmal? Orbital Bullet? Ja. Hat auf jeden Fall so einen Doom-Charme. Also es geht super fix, spielt sich schön flüssig. Man kann schön schnell ballern, bisschen ausweichen. Hier weiß ich gerade nicht, was ich machen kann. Es gibt verschiedene Ebenen teilweise, dass man dann, alles ist in Ringen aufgebaut. Ich könnte mir vorstellen, dass du da durchrollen kannst. Auch. Ja, kann sein. Und ich steige gerade immer wieder eine Ebene hier auf, quasi. Ist wie so ein Turm aufgebaut, das Level. Ich habe einen Doppeljump, natürlich so gängige Mechaniken. Ich muss dich mal kurz unterbrechen. Ja. Ich finde das mega, wie die Laserpistole die Hälfte von der Runde macht. Stimmt, ja. Das ist mega. Richtig geil. So, und ich muss natürlich auch Stück für Stück quasi die Ebenen clearen. Und passend natürlich zu unseren geliebten Rocket Beans starte ich wie eine Rakete durch, sobald ich das Level geschafft habe. Jetzt bin ich beim Zyklopenhändler. Du hast leider leider keine Ressourcen, schade. Leaf Shop, Enter Upgrade Station, kann ich da schon was upgraden? Okay. Dann nehmen wir mal More Health und starten ins nächste Level direkt. Es geht super schnell. Die Gegner bekommen auch Damage, wenn ich auf sie drauf hüpfe. Es gibt ein paar fliegende Gegner und ein paar laufende normal. Ey, das ist super geil. Jetzt gibt es einen mit einem Schild zum Beispiel mal. Super geil, echt, wie Robert schon sagte, wie diese Waffe um die Kurve fliegt. Und jetzt ist ja gerade auch noch wie so ein Feuerring. Ich achte auch gerade gar nicht auf meine Munition, wie es hier aussieht, aber es sieht bisher ganz gut aus. Ich scheine genug zu haben. Shield geil, kriegt natürlich einen im Rücken. Wie man so kennt, gängige Mechaniken. Aber das ist echt mit Doom vergleichbar. Also es zieht dich echt in den Sog, dieses Game. Es hat einen schönen Flow. Schön zack rum, einmal ausgewichen, in den Rücken geballert und zack, ab geht die Rakete. Und wieder beim Zyklopenhändler. Und diesmal habe ich 3 Kristalle. Jetzt geht's ab. Jetzt hole ich mir den 360 Grad Laser, hole ich mir jetzt. Ein bisschen Health holen. Und natürlich Upgrade. Es gibt Kills within a time. Also man kriegt dann unterschiedliche Buffs auch. Beziehungsweise Perks kann man hier auswählen. So, was habe ich denn hier? Get shielded when crouching. Okay. Some kills heal you. Ist das natürlich nicht schlecht. Finde ich sinnvoll, ja. Kills within a time frame give you a speed buff. Okay. Ich nehme mal das. Ich mache mal noch eine Ebene, dann übergebe ich mal an Robert. Der will bestimmt auch mal ausprobieren hier. Das macht auch vom Zugucken bestimmt Fun, oder? Ja. Ja, das macht echt Eindruck. Ich habe gerade richtig Spaß, Leute. Ich habe gerade richtig Spaß, ey. Also, die Waffe, die ich mir geholt habe, fetzt richtig. Die macht ordentlich Damage. Oh, jetzt, ich habe nicht... Oh, ich bin tot. Jetzt übergebe ich an Robert. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich Robert jetzt schlägt hier. Robert übernimmt. Und er startet wieder ganz unten tatsächlich. Also in der Basis, in die ich mich vorhin reingekämpft hatte. Rick Hart ist auch am Start wieder. Sehe ich gerade. Robert hat noch keine Waffe, da muss ich jetzt erstmal was besorgen. Ah, okay, das hat dann offenbar auch so ein bisschen so roguelike Anleihen. Genau, Robert sagt doch gerade, wir schauen jetzt mal, ob die Level wieder gleich aufgebaut sind. Es liegen auf jeden Fall. Ach, jetzt hast du eine Waffe. Robert hat zum Beispiel jetzt eine Schrotflinte eher. Die so ein bisschen so ein Spreadshot hat, eben, der nach oben, unten, links, rechts geht. Okay, du hast keine Munition mehr. Du kannst auch die Waffe wechseln, genau. Also man hat auch 2 Waffen parallel dazu. So ganz habe ich auch noch nicht gecheckt, was hier alles gibt. Also genau, es gibt noch so ein paar Crates, in denen man sich Munition besorgen kann. Mit B kannst du rollen, Robert. Dann kriegst du ja von dem oder genau drüber jumpen. Aber auf jeden Fall muss man so oder so immer die Stages immer schön Stück für Stück clearen. Sonst kommt man nicht weiter. So. Jetzt hat es Robert eigentlich gleich geschafft mit der Stage. So wie's aussieht. Ach nee, da sind noch 2 Shield Guys. Also die haben wirklich fette quasi, Schilder. Du musst quasi clearen. Ja. Also du kommst nicht weiter, bevor du nicht geklärt hast. Aber es sieht schon unterschiedlich aus. Ja, also ist mir auch schon aufgefallen. Es wird auch ein bisschen anders. Die Gegner sind anders angeordnet. Das Level ein bisschen anders. Sind ab und zu mal ein paar Sachen im Weg. Aber trotz allem, ey, ich finde den Flow selbst beim Zugucken geil. Also es ist schön, schön flüssig. Das ist eben das, was ich immer geil finde. Die Games, die müssen nicht immer hier die geilste Grafik haben und dann irgendwie super geile Stories erzählen. Also ist natürlich schön, wenn das mal so ist. Aber einfach, wenn es mal flüssig geht, ruhig mal alte Grafik. Du hast auch einen Double Jump, Robert. Ja, okay. Genau. Dann kannst du auch einfach mal schön ein bisschen in Flow geraten und ein bisschen durch so einen Turm durchmetzeln. Okay, Robert ist jetzt auf der obersten Ebene angekommen. Ein Gegner steht noch zwischen ihm und dem Zyklopenhändler. Der Händler deines einäugigen Vertrauens. Oh, hier, der Kreis. Ja, stimmt. Robert ist gerade in der inneren Plattform, ganz oben im Turm und schießt im Kreis rum. Ach, da sind jetzt noch ein paar Gegner aufgetaucht. Einer noch mit der Shield Guy. Aber der ist nicht vertrauenserweckend. Auch wenn man Shield vielleicht ein bisschen von Avengers-Zeiten gut findet. Oder denkt, sie sind vertrauenswürdig. In dem Fall ist schade. Der Shield Guy nicht so gut. Eine Flak Cannon. Aber ich habe leider nicht genug Kohle. Nicht genug Ressourcen, ja. Aber er kann sich einen Plasma Buster holen. Oder ein bisschen Health erstmal, ist auch nicht schlecht. Und jetzt geht's in die Upgrade Station. Was gibt's, Robert? Also für mich gibt's auf jeden Fall Lifesteal, was Sachen einfach nach Kills natürlich ein bisschen heilt. Das finde ich immer mega praktisch. Das nehme ich auch immer. Das ist also der Standard. Wenn das irgendwie geht. Oh, jetzt hat Robert auch die geile Waffe. Das ist halt. Ach, hattest du die vorher schon? Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, es ist halt einfach, ihr müsst euch vorstellen, so ein fetter Laserstrahl. Ein fetter, roter, breiter, big, motherfucking gun Laserstrahl. Ja. Der ordentlich reinhaut, schön um die Ecke geht. Es erinnert auch so ein bisschen an Wanted in dem Film so. Schön um die Kurve geschossen. Schön Angelina Jolie in Pixelgrafik. Jolong. Was sagt ein Richie eigentlich dazu? Ja, Rick Hart. Es geht einfach. Ja, ich muss gerade. Hallo zusammen. Ich muss gerade ein bisschen an Broforce denken, tatsächlich. Was wir vor kurzem erst gespielt haben. Stimmt, ja. Erinnert mich ein wenig von der Multiplayer-Competition her so daran. Ja. Ja, so leichte Einflüsse sind mit drin. Das stimmt, da hat er recht natürlich. Ich auch gleich mal ein paar Notizen machen. Ohne Stift und ohne Blatt. Ah, stimmt, das war jetzt ein guter Vergleich von Richie. Da bin ich jetzt gar nicht gedanklich drauf gekommen. Stimmt, es hat wirklich so vom Style her, also wer Broforce schon mal gezockt hat, das ist ein echt guter Vergleich. Und ich muss echt sagen, hier, der Sound macht echt viel her. Also das hat so einen schön treibenden Soundtrack. Das erinnert mich so ein bisschen an Hotline Miami oder sowas. Wo es einfach schön ballert. Es zieht dich einfach ordentlich rein. So, und jetzt kommt Roberts nächste Waffe. Was wählt er? Wie ein Boom, Boom, Boom, Boom, Boomerang. Ach, geil. So ein schöner Plasma-Bumerang. Und was gibt's als Perk? Was war das jetzt? Bullet Destroys Environment. Okay. Das heißt, ja, das war nicht das Environment, was... Doch, es geht tatsächlich. Also dieser Bumerang-Schuss ist schon auch nicht schlecht, weil er den Gegner eben schön zweimal nochmal treffen kann. Ja. Das ist bestimmt auch bei den Shield-Guys geil, weil er dann durch die durchgeht. Stimmt. Wobei... Sofern der nicht abprallt am Schild. Aber das werden wir gleich sehen, wenn die mal wieder kommen. Und dann könnte der schön erstmal am Schild vorbeifliegen und dann nochmal in den Rücken rein. Die Gegner bekommen übrigens auch schön Mario-typisch Damage, wenn man auf sie drauf springt. Das finde ich auch cool. Dass man nicht immer direkt Damage bekommt, wenn man mal in den Gegner reingerät. Das ärgert mich nicht manchmal in Games. Das ist dann so eine zusätzliche Schwierigkeitskomponente, dass man Gegner noch unnötig ausweichen muss die ganze Zeit. Egal wie die ankommen. Selbst wenn die unter dir sind. Das ist ja wohl sinnvoll, wenn ein Gegner unter mir ist, dass ich dem den scheiß Kopf einfach mal zerspringen kann oder dass ich dem mal eine mitgeben kann mit den Füßen. Da kriegt er eben einfach mal einen vor den Helm. So sieht das aus. Und Robert hat jetzt hier einen Cage in der obersten Etage. This is the ballad of the Mac. Nology and the Rage Robert. Die sind von uns, die Karten. Alles gut. Einfach liegen lassen, tritt sich fest. Ah, hier daneben, das ist ja vom Game, ne? So, jetzt wären wir fast bestohlen worden. Alles gut. Wann kommt das Spiel? Einmal nicht aufgepasst. Keine Ahnung, am besten mal hier drüben fragen. Ende nächsten Jahres kommt das Game. Das dauert aber noch. Ja, vor allem macht's richtig Bock. Ich glaube, das Wappen lohnt sich aber. Ich denke auch, da wird noch... Oh, Robert ist gestorben. Robert hat jetzt sogar noch einen Bossfight vor sich. Auf jeden Fall. Ein wunderbarer Flow von dem Game. Orbital Bullet. Richtig krass, richtig cool. Schönes Ding. So, jetzt ordnen wir uns langsam mal wieder. Wir melden uns dann. Obwohl, wir könnten ja mal fragen, so. Ja, stell mal dein tolles Spiel vor, was wir jetzt probe spielen durften. Ja, also Orbital Bullet ist ein 360-Grad-Action-Plattformer. Die 360 Grad erklären sich meistens, wenn man sieht dann. Also man spielt eben in dieser kreisförmigen Welt und schießt immer außenrum. Es geht in eine Roguelike-Richtung. Also andere Spiele wie Dead Cells, Enter the Gungeon kennt man, die das so hingehen. Aber auch mit Progression außerhalb. Also es wird dann auch Crafting geben in der Base. Das heißt, die Waffen zum Beispiel sind zwar alle freigeschaltet gerade, aber die werden dann eigentlich nach und nach vom Spieler freigeschaltet. Also so ein gewisser Grind-Aspekt ist auch mit drin. Ja, und geplant ist eben Ende nächsten Jahres Early Access zu releasen. Auf Steam? Auf Steam. Early Access nur auf Steam und dann Full Release so circa ein Jahr später haben wir mal geplant, auch für die Switch dann. Mega, mega, bietet sich voll an für die Switch, finde ich. Ja, Roguelikes bieten sich oft an für die Switch auch eben, ja. Ja, mega, tolles Spiel. Was ist deine Aufgabe an dem Spiel? Bist du heute hier quasi Was hast du an dem Spiel gemacht? Oder hast du was an dem Spiel gemacht? Also wir zwei sind eigentlich die Hauptdeveloper. Es gibt eigentlich nur uns zwei im Team. Ja. Eigentlich sind wir eher beide Programmierer, aber wir übernehmen eigentlich alles. Also Sound macht er zum Beispiel ein bisschen mehr, 3D macht dann eher ich. Mhm. Also jeder hat so seine Rollen dann ein bisschen mehr, aber eigentlich machen wir alles zusammen. So, auch Game Design machen wir zusammen. Ja. Mega. Ich finde auch euren Soundtrack finde ich auch gut gelungen. Der pumpt schön, ja. Der pumpt schön mit. Das ist eine tolle Arbeit. Wirklich. Und es spielt sich schon echt toll, wenn man... Ich meine, ihr habt bestimmt auch ordentlich dran geschliffen, dass das heute oder halt jetzt auch... Wie lange seid ihr schon dran? So, das ist auch noch eine wichtige Frage. Also wir sind jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr dran. Aber wir studieren gerade beide noch nebenher. Das heißt, Vollzeit können wir erst ab Ende des Jahres arbeiten. Und dann wird das Ganze auch ein bisschen schneller vonstatten gehen alles. Ja. Mega, mega, mega. Okay, also ich... Das Schöne ist, wenn man sich so eine Folge aufnimmt und eine Folge hat, dann kann man immer nachhören. Da war doch ein geiles Spiel. Das guckst du dir dann in einem Jahr an. Und das gucke ich mir auf jeden Fall an. Ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank. Ja, Leute, willkommen zurück. Wir sind wieder in die Arena Booth. Wir waren kurz mit Peter. Peter und ich haben eine kleine Exkursion gewagt zu den Jungs von Pizmeet, einer kleinen Trailer-Show von Final Fantasy VII. Was war dein Eindruck? Also, wir haben unter anderem nochmal Footage gesehen von der Tokyo Game Show. Nee, Games Week. Nee, ach, was weiß ich. Tokyo Game Show. Tokyo Game Show. sie haben im Endeffekt den dritten Boss vom Game, also vom Original-Game, sozusagen war das der dritte Boss, also ich kann es so abnehmen, das Mikro, haben sie den gezeigt, also unten in der Kanalisation dieses Monster, was man dann bekämpft, vom Don. Das Monster an der Kanalisation. Ich muss sagen, es war auf jeden Fall ein ziemlich geiler, also wie gewohnt actionreicher Bossfight, wie man es jetzt schon so häufig gesehen hat. Also zumindest später wurde nochmal der erste Boss gezeigt, dieser Skorpion. Genauso ähnlich war dieser Bossfight actionreich. Sie haben einige Limit-Attacken gezeigt, die auch richtig geil aussahen. Ich habe den Kreuzhieb gesehen von Cloud, schön wiedererkannt. Das freut mich dann immer so als Fan, gerade wenn man diese Attacken wirklich auch wiedererkennt, ähnliche Animationen verwandt werden, beziehungsweise dieses eben beim Kreuzhieb, dieses Charakteristische, wie der so diesen Kreuz quasi, dieses Kästchen langsam schneidet und das Kreuz reinschneidet in den Gegner, so, das liebe ich halt. Sowas fetzt einfach nur. Dann hat man auch von Tifa unter anderem gesehen, wie sie ihr Limit mal gezündet hat oder Aerith. Das war schon ziemlich beeindruckend, also hat mir richtig Spaß gemacht. Für mich neu war zu sehen, dass eine Beschwörung durchgeführt wurde. Also es wurde Ifrit aufgerufen und Ifrit hat dann ebenso als nicht spielbarer Charakter dazwischen rumgewütet. Ich vermute mal, die kann man nicht selber lenken, das hat man zumindest jetzt nicht gesehen. Wäre natürlich eine geile Mechanik, wenn man den selber noch spielen könnte und dann wirklich ein bisschen rumkloppen könnte. Das würde ich dann schon feiern. So war es eben eher so, dass das ein nicht spielbarer Charakter war, der die ganze Zeit rumgewütet hat. Und also man konnte schon mal anwählen, was er für Attacken machen soll oder was er, also wie er gerade auf den Gegner draufgehen soll. Und am Ende, also da lief nebenbei ja quasi wie so eine Zündschnur runter, sag ich mal, so eine Zeitleiste, wie lange quasi diese Summon anhält. Es war, glaube ich, keine Energieleiste, es war eher so eine Zeitleiste. Also es sah für mich jetzt nicht so aus, als würde das dann schneller gehen, je mehr Ifrit abbekommt. Daher hast du da eine gewisse Zeit, wie der dann im Endeffekt mithilft. Und er hat auf jeden Fall ordentlich reingehackt, ordentlich reingebolzt. Das war so richtig schön Terence Hill, Bud Spencer-Style. Also der hat ordentlich Klatsche verteilt und ordentlich reingehiebt in den Gegner. Und das hat man natürlich entsprechend dann auch an den Schadenszahlen gesehen, dass der ordentlich Damage gemacht hat. Also man hat unter anderem auch so ein paar Angriffe von dem Gegner gesehen, die ich erst vermisst hatte. Leider nur an einer Stelle habe ich den Angriff gesehen. Der dritte Boss hat eigentlich so ein charakteristischen Wellenangriff da in der Kanalisation, dass er dann eben Wellen, also die Kanalisation flutet sozusagen. Und unter anderem gibt es diesen Angriff im Original-Game. Gut, das geht jetzt schlecht, weil das ist ja im Original ein bisschen statischer. Kann er diese Welle einmal hinter sich rufen, dann kriegt er den Hauptschaden, also stärkeren Schaden als die Gruppe, weil die Welle ihn zuerst trifft. Und dann gibt es diese Welle auch umgekehrt, dass die hinter deinen Leuten hervorgerufen wird und dann kriegen die mehr Schaden. In dem Fall war es dann eher so, der ist weggehüpft immer wieder an die Wand, wie man das von dem Skorpion-Fight auch schon kennt, falls ihr den mal gesehen habt, und hat dann entsprechend die Wellen geholt. Das fand ich aber geil animiert, dass das so richtig an der Seite so aus diesen Kanälen so rausgeschwappt kam, so richtig so den Raum geflutet hat. Das fand ich schon beeindruckend, sah auch geil aus. Das war so schön glibberig, grünes Wasser, ey, das war schon schön eklig. Also das hat mir gut gefallen. Der Kampf wirkte jetzt an sich etwas, gut, ist natürlich alles gescriptet, ziemlich leicht. Also es wirkte nicht so, als hätten die Probleme gehabt, den zu besiegen. Gut, da waren immer mal ein paar Cuts dazwischen. Ist natürlich schwierig zu sagen, wie das dann am Ende aussehen wird. Vielleicht werden sie da auch an der Schwierigkeitsschraube noch ein bisschen drehen, beziehungsweise vielleicht waren die Charaktere einfach gut gelevelt und entsprechend hatten die richtige Materia ausgerüstet. Und ja, es war im Endeffekt vielleicht auch einfach durchgescriptet, so dass sie immer das Limit dann hatten, wenn sie es brauchten, und sich dann automatisch geheilt haben, wenn sie oder er eben dann nicht angegriffen hat, wenn es gerade ungünstig war. Mal gucken, wie das am Ende aussieht. Ich bin trotzdem gespannt. Ich habe jetzt eben schon zu Robert gesagt, ich finde es eben immer noch so ein bisschen besorgniserregend aus meiner Sicht, dass man noch nicht so richtig viel drumherum gesehen hat. Also irgendwie, man sieht immer die richtige Action in den Fights. Schöne, fette, knackige Action-Boss-Fights, die auch wirklich eine Weile gehen, offenbar. Aber irgendwie so das Drumherum, so wie die Welt dann aussieht, was zwischen den Kämpfen passiert, das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Und stellt mir eben auch so ein bisschen die Frage, wie das dann mit Random-Encountern aussieht. Und natürlich die ganz große Frage ist am Ende, was kommt nach Midgar? Wie sieht die ganze Welt von Final Fantasy aus? Wie wird sich das danach weiterspielen? Wird es eben eher linear, ähnlich wie Final Fantasy X, oder öffnet sich es eben wie im Original? Sie haben ja jetzt schon so ein paar Sachen verändert, was natürlich auch okay ist. Es soll jetzt auch nicht heißen, dass ich das kacke finde oder sowas. Also ich mag das sogar sehr, diesen Stil, dass es jetzt actionreicher ist. So eine Mischung aus RPG-Elementen und einfach schönem Gefeite. Button-Smashing auch ein bisschen, aber trotzdem mit Strategie trotzdem, also kannst nicht nur draufkloppen, sondern musst natürlich auch mal überlegen, wann mache ich eine Heilung oder wann mache ich welches Limit, wann welchen Zauber, welcher Zauber ist effektiv in den Gegner, also es gibt schon strategische Elemente, die nicht aus den Augen verloren werden sollten. Ja, also das zweite Footage kannte ich ja schon mit den Skorpionen. Das war dann auch eher so, dass die Jungs von Pizmi da drüber gelabert haben und dann noch so ein paar Fragen gestellt wurden aus dem Publikum. Aber so richtig viel konnte da eben jetzt auch nicht verraten werden, weil die Jungs natürlich jetzt auch nicht viel mehr kennen als die Demo im Endeffekt und den ersten Bossfight gegen diesen Skorpion. Und im Prinzip die Macher sich da echt noch gut bedeckt halten, so was die weiteren Informationen angeht. Und irgendwie hypt mich das auch auf eine gewisse Art und Weise, weil du nicht weißt, wie sehen die Menüs aus, kann ich die Materia dann so kombinieren wie im Original, kann ich da geile Kombos machen irgendwie. Da freue ich mich sehr drauf. So, jetzt habe ich einen Monolog drauf gehalten. Robert, hast du noch was hinzuzufügen? Ja, also macht mich neugierig, aber irgendwie auch nicht. Ich habe da so ein ganz schwieriges Verhältnis zu Japano-RPGs, wisst ihr ja. Weiß Peter ja auch. So, also, es war ganz interessant. Ich habe mir das gerne mit dir angeguckt, Peter. Ich habe auch gemerkt, wie du dich gefreut hast. So. Das hat man schon gemerkt. Wow, jetzt kommt hier, wie Ignis, nee. Wie hieß der Wolf-Typ hier, dieser Feuer-Dude? Ifrit. So, wow, geil, und jetzt geht's hier voll ab und jetzt macht er hier eine übelste Attacke und dann, ist schon geil. Ja, ne, sicher, es sieht halt auch mega aus, ey. Es sieht mega aus, finde ich. Ja. Gerade das Design von Ifrit hat mir auch sehr gut gefallen, weil der so schön diabolisch aussah, die fetten Hörner, noch so ein paar fette Rings in the ears. Gut, die hätten nicht sein müssen, aber er sah auf jeden Fall so schön kernig, wie so ein Wrestler aus, der plötzlich zugerufen wird, so, now it's my time to bring on the revenge. You guys just tried to beat this motherfucking boss, but without me you cannot win. Just believe in my strength and I will kill him forever. Au. Ja, ich leite jetzt mal ganz galant über. Unser Freund Rick Hart spielt nämlich gerade ein Spiel, was dann am 12. Oktober 2019 rauskommt für PC, PS4 und Switch. Und zwar Battle Planet Judgment Day. Wir haben es irgendwie zurzeit so ein bisschen mit Rundungen, oder? Ja, stimmt. Ja, und man sieht quasi aus der Top-Down-Perspektive einen Kämpfer, einen waffenstarken Kämpfer und eine Kämpferin. Gerade sehen wir hier den Modus, so ein Zweispieler-Modus, lokal, gefällt mir immer. Nehme ich lokalen Zweispieler-Modus immer gut. Ist ein Twin-Stick-Shooter, muss man mögen. Ist nicht für jeden was. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass es hier verschiedenste Aufgaben gibt, zum Beispiel in einer bestimmten Zeit die Bomben zu diffusen. Und hier sind noch 15 Sekunden, 13 Sekunden am Start. Und zuerst muss man ja die Bomben suchen und dann muss man die... Oh, das ist natürlich gemein, wenn das rein rausschießt. Und ja, sie haben es geschafft. Und ich vorhin haben wir, während Peter seinen Monolog gehalten hat, sogar einen Bossfight gesehen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das war einfach nur ein besonders starker Gegenspieler. Ach so, okay. Ja, also macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Hier haben auch so eine leichte Lava-Welt gerade, auf der sich die Jungs befinden. Ah, okay, jetzt kommt gerade auch The Big Ass Bug. Erinnert mich so ein bisschen an Starship Troopers. Ja. Wenn du so rumrennst und ganz viele einfach hässliche Echsen. Ne, Echsen waren es ja nicht bei Starship Troopers, waren ja eher Käfer wirklich. Die Bugs, die haben die ja auch Bugs genannt, ja, in dem Teil. Daran erinnert es mich auch gerade hier, was da so komisches Viehzeug rumschwirrt. Und ja, sie spielen ja gerade hier die beiden kooperativ. Und ja, Richie kann jetzt gerade seinen Comrade retten, wenn er es schafft, wenn er ihn findet. Genau, ist auch nicht so einfach. Der Planet ist rund. Eigentlich nicht so groß, könnte man meinen. Aber jetzt hat er ihn gefunden, jetzt geht's weiter. Sie sind noch gerade in Welle 5. Also es gibt ja verschiedene Wellen, die sie jetzt hier... Oh, jetzt sind sie gestorben. Verschiedene Wellen, die sie durchstehen müssen, ihre Missionen erfüllen müssen. Es erinnert mich auch ein bisschen an diese Folge von Love, Death and Robots. Suits. Stimmt, ja. Diese mit diesen Mech-Anzügen, stimmt, wo dann diese ganzen Viechter kamen, gell, auf dem Planeten und wollten den einnehmen und die haben versucht irgendwie sich da mit ihren letzten Ressourcen zu erwehren, mit ihren Anzügen. Jetzt sind sie eher auf einer Eiswelt, also es gibt auf jeden Fall welttechnisch Abwechslung, sehe ich schon. Ich meine, das ist auch so ein Game, also ich merke schon wieder sehr positiv, der Sound ist fett. Die haben ja ordentlich den Sound aufgedreht, so muss das sein für so ein Game. Das muss einfach runzen. So, die Waffen klingen geil, es macht ordentlich Laune, es hat einen schönen Drive, also allein vom Zugucken fetzt das schon. Aber wie du sagst, so Twin-Stick-Shooter, finde ich auch schwierig. Meist verhaspel ich mich ja auch immer mit der Steuerung dann oder drehe mich dann im Kreis oder irgend so ein Scheiß, passiert mir da immer. Also ich komme mit Twin-Stick-Steuerung generell ganz gut klar eigentlich. Ja. Da hatte eben, der Vorteil war eben vorhin bei Orbital Bullet, hat eben den Vorteil, dass du das so in dieser 2D-Ebene gehabt hast, dass du quasi dann 2D-mäßig dich drehst um den Ring, gell? Da hast du so diese Twin-Stick-Elemente nicht. Ja, ich brauche das immer nicht unbedingt, diese Twin-Stick-Elemente. Aber auch interessant hier unterschiedliche Waffensysteme, so ein Elektroschocker teilweise. Geil finde ich auch dieses Ballern mit zwei Waffen in der Hand, so. Akimbo-Style. Ja, auf jeden Fall. Das ist so schön. Geil. Mit Maschinengewehr und sowas. Ich blicke irgendwie auch nicht gerade so richtig, was da abgeht. Also auf jeden Fall, es sterben Gegner. Gerade nur der, überleben. Ja, genau. Der Planet wird auch einfach nur gerade rot gefärbt. Der war vorher weiß. Snow White. Und jetzt wird er so langsam in rote Flecken gehüllt. Aber bisher schlagen sie sich gut, die beiden. Sie führen auf jeden Fall Absprachen durch. Ich merke schon, das Team entsteht. Der Teamgedanke ist da. Mal sehen, wie viele Wellen sie diesmal durchstehen können. Es gibt auf jeden Fall auch einen Multiplikator, sehe ich gerade. Dass man den entsprechend auch hochtreiben kann, wenn man dranbleibt. Ich finde es auch faszinierend, wenn man in die Gesichter schaut, wie auf einmal das Blinzeln einfach abgeschalten werden kann. So viel Chaos. Ja, genau, ja. Wenn so viel los ist, so viel Action, dann irgendwann ist keine Zeit mehr zum Blinzeln. Da ist jedes Blinzeln ist verlorene Zeit. Und darum geht es ja in diesem Game. Wenn man die ganze Zeit sieht, das ist halt auch so ein Ding, gell, was da so ein Drive reinbringt, beziehungsweise auch so ein bisschen wie Speed. So als der Film, meine ich. Wenn man so die ganze Zeit so eine gewisse Geschwindigkeit halten muss. Oder wie beim Kochen. Wenn die Temperatur gehalten werden muss, damit es ordentlich durchgart, das Stück Fleisch. Wo wir wieder bei Food Wars wären, gell? Er hat es genau richtig temperiert. Es ist Zeit für ein Schokogeki, meine Damen und Herren. Also es hat manchmal auch schon ganz schöne Bullet-Hell-Charaktere, weil manchmal kommt da ganz schön viel angeflogen. Muss man gut aufpassen. So, jetzt müsste langsam doch mal ein Boss kommen, oder? Jawohl, jetzt seht ihr wieder auch mal einen Boss. Okay. Bruce Springsteen, meine Damen und Herren. Bruce Springsteen. Bringst du ihn wirklich? Ah, jetzt ist er. Ah, jetzt haben wir einen kleinen Mac. So einen kleinen Tony Stark Mac hier, der besiegt werden muss. Der nochmal kleinere Partner Macs rauslässt. Also, ich denke, das ist auf jeden Fall ein schönes Couch-Koop-Spiel. A la Broforce und so weiter und so fort. Das hat irgendwas. Auf jeden Fall, ja. Das fetzt echt. Dass man sich eben gegenseitig auch wiederbeleben kann. Jetzt sind wir gerade wieder in der Situation hier. So, Richie kann helfen. Oh, jetzt sind sie beide dead. Richie, du musst dich doch wehren. Kannst du da nicht parallel schießen, wenn du in dem Kreis stehst? Ja. Tja. Na los. Könnt ihr euch übergeben? Gut, Robert übernimmt. So, jetzt wird's interessant. Mach ich noch eine Runde. Jetzt übernimmt Richie mit Robert zusammen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich Robert schlagen wird bei der ganzen Sache. Ob er da mithalten kann jetzt als Raider. Wie viele Charaktere habt ihr jetzt hier eigentlich zur Auswahl? Nur die beiden erstmal. Achso, mein Beutel? Dein Beutel ist hier neben mir. Dein Beutel ist sicher. Rickard. Lieber Rickard. Okay. Bin mal gespannt, wie die beiden sich jetzt schlagen hier an der Stelle. Defuse the Bombs ist erstmal die Mission. Sie müssen beide zusehen, die Bomben zu entschärfen. Mal sehen, ob sie es schaffen werden. Wie lange muss denn so eine Bombe entschärft werden eigentlich? Das werde ich jetzt rausfinden. Okay. Kann man eigentlich, gibt es so einen automatischen Knopf, dass man vielleicht sich einfach so rotierend drehen kann? Nee, du hast ja den Stick hier. Okay. Ja, bei manchen Games gibt es dann eben Knöpfe, dass der automatisch sich immer wieder im Kreis dreht. Immer wieder Pirouetten schlägt und... Ja, so meine ich. So meine ich, aber nur mit dem Knopf quasi. Einfach drinnen stehen bleiben. Okay, die Absprachen... Versuchen, im blauen Kreis zu bleiben. Die Absprachen finden statt bisher. Für die erste Welle schon mal nicht so schlecht. Okay, da liegt eine neue Waffe rum. Mal gucken, ob sich Robert die holt. Er hat sie nicht bekommen. Okay, die Welle 1 ist natürlich erstmal so zum Kennenlernen, aber ob es so bleibt, ob es so easy bleibt, Easy Rider mäßig, wird sich zeigen. Better hold on, you believe it. That's a mashup. Okay, das warst du, Junge. Okay, Robert muss sich konzentrieren. Man merkt das schon. Kaum geht die Welle wieder los, geht's richtig ab. Vor allem sehe ich hier auch prominent an der Wand hier so ein Highscore, der heute noch geknackt werden könnte, von 9.152 Punkten, Welle 8. Stefan ist soweit gekommen, hier steht sogar der Name mit dran und das blinkt so ein bisschen bunt. Ganz geil, dass sie so ein Highscore auch zeigen. Was sind das eigentlich für Materials, die da angezeigt werden? Sind das, also die Zahlen da rechts, sind das Killzahlen? Ja. Wir gucken mal, mit wem ich quatschen kann. Okay, ich gehe rein. Okay, also bisher schlagen sich gut. Ja, mal sehen. Enemies defeated. Sie haben auf jeden Fall die zweite Welle geschafft bisher. Okay, jetzt wird Richie genötigt, Aufkleber weiterzugeben. So, schauen wir mal. Ich werde mal schauen, ob ich gleich noch mit einem Developer hier reden kann von dem Game. Unter anderem ist er hier in der Umgebung noch Vectronom am Start. Ich gucke auch gerade hier noch parallel, was wir hier noch so in der Umgebung haben. Galax sehe ich noch. Kleines Game hier. Wahrscheinlich im All, ich weiß es nicht, sie spielen gerade nicht. Ach, und Richie hat ja noch ein Game, von dem er dann gleich noch erzählen will. Resort heißt das. War das überhaupt Resort, was er meinte? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich schaue nochmal rüber zu den beiden. Jetzt habe ich sie mal kurz alleine gelassen, dass sie mal schauen können, wie sie zur Rande kommen, die beiden. So, und wir werden gleich mal schauen. Ich versuche jetzt mal jemanden hier ans Mikro zu bekommen. Wir hören uns gleich wieder. So, jetzt haben wir jemanden hier direkt. Oh, Entschuldigung. Jetzt jemand direkt von offizieller Stelle. Wie heißt du? Hallo? Hi, ich bin der Jason. Ich bin 3D-Artist bei den Freaks. Oh, danke für das Schildchen. Und mein Name ist Jason, ich bin 3D-Artist bei den Freaks und das hier ist Battle Planet. Hallo Jason, mein Name ist Peter, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Schön, dass wir jetzt mit dir nochmal kurz sprechen können. Genau, ich hatte mich nämlich schon gewundert über die Zahlen. Du hast jetzt eben schon angefangen zu reden, jetzt habe ich dich nochmal wild unterbrochen, weil wir uns das jetzt eben schon gefragt haben, was die Zahlen zu bedeuten haben. Du hast ja mir jetzt eben schon erklärt, da gibt es die roten Zahlen als High Score im Endeffekt. Das ist also kein Kill-Counter, wenn man so will. Ich dachte erst, das soll sowas in die Richtung sein, sondern wirklich ein Highscore. Und dann gibt es noch so eine blaue Ressourceneinheit im Endeffekt zur Verbesserung. Genau. Was kann man da so verbessern an den Charakteren oder an den Waffen? Eigentlich so gut wie alles. Also vom Lebenspool bis hin zum Schaden, bis zu der kleinen Drohne, die dir folgt, die Bomben für dich entschärft, kannst du alles aufleveln mit verschiedenen Leveln für verschiedene Charaktere. Mhm. Also wir haben 3 Spielercharaktere zur Auswahl, die man über das Spiel freischaltet, die alle ihre eigenen Eigenheiten haben. Vom Movement bis hin zur Waffe kann man alles dann anpassen, wie man möchte. Natürlich im Rahmen unseres Spiels, ja, aber dann aufleveln mit den blauen Punkten, die man beim Töten der Gegner aufsammelt. Okay. Klingt auf jeden Fall richtig gut. Wir haben jetzt eben schon festgestellt, das zieht einen auch so schön in den Sog. Wir hatten das vorhin schon mal so ähnlich bei einem anderen Game. Der Strudel, der muss auf jeden Fall immer da sein. Die beiden haben ja ein bisschen kooperativ gespielt. Jungs, habt ihr euch gut geschlagen? Ja? Es ist ja hauptsächlich so in solchen Wellen aufgebaut, dass man überleben muss oder verschiedene Missionen erfüllen muss. Wie sieht denn das denn so aus im Gameplay? Also später wird das ähnlich stattfinden oder gibt es dann noch Abwechslung missionstechnisch? Das, was du gerade beschrieben hast, ist der Core-Loop von unserem Spiel. Es ist Überleben während der Wellenaufgabe. Das Hauptziel ist meistens, die Bomben zu entschärfen, die mit verschiedenen Schwierigkeiten dazukommen. Wie zum Beispiel, man kann es jetzt als Zuhörer nicht hören oder sehen, aber hier vorne auf dem Bildschirm ist eine Bombe, die hat einen Laser um sich rum. Mhm. Das ist quasi die Stufe 2 der Originalbombe. Der Laser schiebt dich raus oder schneidet dich in der Hälfte durch. Später gibt es dann noch ganz andere verrückte Sachen, die auf einen zukommen. In 5 Minuten aus. Das kriege ich hin. In 5 Minuten habe ich noch Zeit. Das ist so, was das Core-Spielprinzip aufweist. Das erweitert sich dann aber immer um verschiedene Bosse und Gegner. Also es gibt dann Gegner, die dich schubsen oder auf dich zurollen, Gegner, die Löcher in den Boden schlagen und das Spielfeld verkleinern und so weiter. Und die Bosse davon, das spoilere ich noch nichts. Okay, 1-2 Bosse haben wir jetzt schon gesehen, oder waren das eher Mini-Bosse? Wir haben ja so ein Mech gesehen. Das war schon einer der Bosse, oder? Genau. Wir haben halt dieses Wellensystem, was unten links zwischen den Wellen immer angezeigt wird. Und dann spielst du auf dem Planetenboss hin und wenn du den besiegst, geht es zum nächsten Planeten. Dann ist kurzer Zwischenstopp im Hub-Planeten, wo du dich aufbessern kannst, deine Perma-Upgrades kaufen kannst und dir eine Waffe aussuchen kannst, mit der du die nächste Runde startest. Die hat auch ein Magazin, die ist dann auch leer, du gehst danach zurück zur Standardwaffe. Aber wenn du sagst, ich möchte gerne mit der Shotgun loslegen, hast du die gleich zum Beispiel am Anfang der nächsten Wave. Was hat es denn mit dieser Planetenstabilität auf sich? Weil ich das gerade nochmal sehe, mit diesen 75%. Die wird komprimiert, sobald du keine Bomben entschärfst. Die Bomben laufen auf Zeit und reißen dir dann ein großes Loch in den Boden, wenn du sie nicht entschärfst. Ansonsten bleibt die Planetenstabilität bei 100% und bei 0% ist dein Planet nicht mehr so glücklich und der Run endet dann an dieser Stelle. Dann geht er in die Luft wie Namek. Genau, also es ist dann einfach nur noch Staub übrig. Wer Star Wars gesehen hat, kennt das, glaube ich. Oder das, ja. Genau. Ja, und da gibt es halt auch Gegner, die diese Stabilität zum Beispiel beeinflussen. Mhm. Also laufende Minen, die große Löcher machen und sowas. Also, ja. Da ist eine ganze Menge, die dir das Spielfeld quasi verkleinert. Okay, da muss man natürlich dann im späteren Spiel dann auch umso besser aufpassen wahrscheinlich. So, jetzt ist kurz ja noch etwas umschalten gefragt, damit der Fernseher sich nicht gleich abschaltet. Ja. Robert, hast du noch ein paar Fragen zum Game? Nö. Gut. So ja, eine. Wie gesagt, es kommt dann am 17. Oktober. 17. Aha. Oktober steht noch. Genau, 17. Oktober kommt es raus auf Switch, PS4 und PC für 14,99. Und direkt am Release gibt es auch einen kleinen Discount. Also dann kriegt man es auch ein bisschen günstiger. Mhm. Kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Ja, vor allem ist es nicht mehr lange hin. Switch bin ich sowieso immer ein Fan von, ich als alter Switcher. Und muss ich echt sagen, das ist schon wieder ein Ding, was auf die Wunschliste kommt, glaube ich. Ich hoffe doch. Ja, auf jeden Fall. Da danke ich dir für das Interview. Gerne. Sehr gerne. Na, und wünsche euch noch viel Erfolg heute auch, generell mit der Mac und generell viel Erfolg fürs Spiel weiterhin. Ja, ganz, ganz lieben Dank und euch noch viel Spaß auf der Messe. Dankeschön. Okay, dann übernehme ich das mal. Also 2020 soll es kommen, habe ich schon gehört. 2021, ja, genau. Also wir sind noch sehr früh in der Entwicklung und wir stellen hier gerade einen allerersten Prototypen aus. Also 10 Minuten Gameplay von 4 Stunden, die es ungefähr mal werden sollen, beziehungsweise wird es auch noch ein bisschen länger dauern, weil es verschiedene Wege gibt, wie man die Story spielen kann. Das heißt, es ist noch einiges zu bauen. Und genau, wir sind noch ganz früh. Nächstes Jahr wollen wir das Spiel im Grunde fertig bauen, mehr oder weniger, sodass wir das übernächstes Jahr dann komplett fertigstellen und releasen können. Ist auf jeden Fall der Plan aktuell. Okay, also wie ich das raushöre, ist es dann wirklich noch die Alpha-Version, ja? Ja, könnte man so sagen. Genau, ist die allererste spielbare Demo, die wir haben. Wir hatten eine, wir kommen aus Bochum und hatten eine Förderung von der Film- und Medienstiftung. Wollte ich gerade fragen. Ja, und da haben wir eine Prototypenförderung bekommen und den Prototypen gebaut, der jetzt hier steht. Und genau, wir haben jetzt auch noch eine Produktionsförderung bekommen, das heißt, wir können jetzt weitermachen und das fertige Spiel bauen. Okay. Also ich bin auch schon total beeindruckt hier von dem ganzen Layout, von dem Artwork, von dem tollen Poster, die ihr hier habt. Ich habe schon reiflich zugegriffen, ich hoffe, das ist okay. Ja, auf jeden Fall, sehr gut. Also ich bin echt total geflasht davon. Also wir müssen vielleicht auch mal sagen, dass wir von dem echt interessant ausschauenden Spiel Resort reden. Ja, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ach so. Deswegen, erzähl mal, ist das ein Point-and-Click? Ist das, welche Mechaniken verbirgen sich dahinter? Ist das eher ein Story-driven Abenteuer oder ist das... Das ist ein Story-fokussiertes Spiel. Das ist eine Low-Poly 3D-Grafik. Das ist eine Mystery-Geschichte. Man läuft mit der Hauptcharakterin, Laura Tanner heißt sie, durch eine kleine Stadt irgendwo im Nirgendwo. Also man befindet sich im tiefen Wald im Prinzip, wo eine kleine Stadt ist. Und diese kleine Stadt ist bedroht von einem Kometen. Der Komet wird einschlagen, aber die Leute, die da sind, die wollen nicht weg. Und sie kommt, um die zu interviewen und zu fragen, warum ist das so? Warum wollt ihr bleiben? Und Gameplay ist im Grunde, man läuft rum, man unterhält sich mit den Leuten, man erlebt die Geschichte, man kann auch rumfahren mit dem Van immer wieder, durch den Wald, ein bisschen Exploration quasi, also sehr, sehr story-fokussiert, also keine Puzzle, kein Point-and-Click, sondern reine Story-Experience sozusagen. Mhm. Auch kein Rätsel oder so irgendwie? Also einfach eine Geschichte. Eine Geschichte in mit einer tollen Optik? Genau, das ist die Idee. Keine Rätsel, die einem irgendwie davon abhalten, in der Geschichte weiterzukommen. Ja, also das heißt, man kann dann natürlich auch rumlaufen, die Welt erkunden und Sachen entdecken, vielleicht noch so kleine Sidequests, ich weiß nicht, ob man es so nennen sollte, so kleine Sachen am Rande irgendwie entdecken, indem man einfach ein bisschen noch mal tiefer eintaucht in einzelne Geschichten so. Aber das läuft alles übers Rumlaufen, Rumfahren, Sprechen miteinander und nicht über Puzzle im Spiel. Schön, schön. Sowas mag ich auch sehr. Also wir sind alle drei sehr hart arbeitende Menschen, sag ich mal. Wir freuen uns dann einfach auch mal nach Hause zu kommen, angemacht und dann einfach mal eine schöne Geschichte. So, also ich bin da Fan davon. Also ich kann da auch, ich weiß nicht, wie Peter das sieht. Jo. Okay. Machen wir das richtige Spiel. Frage, also es ist schon so auch so Story-Changing. Also ich habe ja gesehen, man kann verschiedene Antwortmöglichkeiten geben. Das ist mit eingebaut, ja. Genau, ja. Es geht darum, dass man die Story auf verschiedene Arten und Weisen erleben kann. Also das ist nicht nur dieses klassische, ja, ich gehe da lang und dann passiert das und das oder ich mache diese Entscheidung. Also Branching Narrative, wie das in vielen Spielen mittlerweile so ist, dass du verschiedene Wege hast, verschiedene Enden, dann haben wir es so. Sondern es geht halt auch um Themen wie Realitätsflucht und um Problembewältigung und sowas. Und man lernt die Hauptcharaktere immer mehr kennen und man merkt immer mehr, dass man die Welt quasi aus ihrer Sicht sieht. Das heißt, auch so wie du die Dinge schilderst, weil es geht am Anfang so ein bisschen darum zu erzählen, was passiert ist. Man spielt sozusagen eine Erinnerung von ihr und die kann man formen, indem man sagt zum Beispiel, keine Ahnung, sie wird ständig gefragt, so wie ging es dir da und sowas und je nachdem, wie man da so die Antworten auswählt, wird sich die Welt dementsprechend dann auch anders darstellen. Also wir haben zum einen so eine direkte Auswirkung der Entscheidung auf die Spielwelt, zum anderen eben dieses klassische, verschiedene abzweigende Storywege. Schön. Dann ist ja bei, wenn man verschiedenste Abzweigungen hört, ja. Entscheidungsmöglichkeiten, ist ja das nächste naheliegende, logischerweise durch verschiedenste andere Games, die man bereits kennt, verschiedene Enden? Verschiedene Enden, ja, ja, klar. Das wird's. Darauf läuft es unter anderem hinaus, ja. Wird es geben. Und, toll. Es kommt für PC dann 2022? Es kommt für, 2021 ist der Plan, ja. Und PC auf jeden Fall, Mac auch. Und wir planen auch Konsolenversionen, also PlayStation, Xbox, Switch soll auch kommen, ja. Zumindest der Plan aktuell. Ist ja noch sehr früh. Also, wir wünschen euch, Name sehe ich nicht, ich habe den Namen schon wieder vergessen, oder? Backwoods sind wir. Backwoods. Also wir wünschen dem Team von Backwoods alles Gute. Wir wünschen euch viel Erfolg und wir schauen uns das definitiv nochmal an. Ja, super. Natürlich. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke euch. Ja, moin. Ich bin jetzt hier unterwegs auf durch die Hallen. Ich gehe jetzt wieder zurück. Ich war mal schnell in der, wie nennt man das? In der anderen Halle, in der Halle 2. Ich gucke gleich mal aufs Schild. Ich gebe hier nur schlecht aufs. In der Community-Halle war ich und habe gesehen, meine Batterien sind bald leer. Das ärgert mich ganz schön. Aber habe jetzt ein sehr nettes Gespräch kurz gehabt mit Dennis von Deist. Der musste mich leider vertrösten. Ja, aber so ist das Leben nun mal. Kommen wir jetzt durch. Und da habe ich nachher gleich noch einen Termin, 17 Uhr, das wird eine interessante Sache und ja, jetzt gehe ich mal zurück in die Gaming-Halle zu Peter und zu Rich, denn da geht es jetzt weiter mit, es ist, was mir halt immer wieder auffällt, ist, wenn man hier so lang geht, ist halt diese Freundlichkeit an allen Ecken und Enden. Das ist halt einfach mega. Hier startet gleich ein, oder ist gerade noch dabei, ein Speedrun. Gleich oder jetzt. Das finde ich mega. Und ja, Haufen Leute kommen mir entgegen. Viele Leute mit geilen Kostümen. und laufe hier so durch. Das war ein kleiner Gag. Kleiner Scherz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Gehe ich mal kurz vor zu Peter. Sorry, danke. Ja, einmal durchgedrängelt. Da kennt er nix. So. Und durch ein bisschen Hallenatmosphäre schnappen. Oh ja. Jesse von Team Rocket. Von Lost Cocket. Jetzt suchen wir mal Peter und Rich. Kurz einfach mal hier vorne. Da sind sie nicht. Da sind sie nicht. Hier sind sie nicht. Hier, da habe ich sie gefunden. Die spielen jetzt ein Spiel. Moin Jungs, was geht? Ach hallo, Robert. Wo kommst du denn her? Draußen vom Wald, hä? Auf jeden Fall. Draußen vom Walde komme ich her. Ich setze mich mal ganz galant zu euch. So, Peter, erzähl mal, was hier geht. Also, wir sehen ja gerade Fairy Tail vor uns. Und zwar ist es so ein Multiplayer-Game, bei dem man im Endeffekt die Map mit Fallen erst vollbaut. Also jeder Spieler kann eine Falle am Anfang auswählen. Man hat immer die Auswahl aus drei Fallen, beziehungsweise Plattformen, je nachdem. Manche Plattformen verschwinden dann oder haben eine bestimmte Form, die sich nicht so als praktisch erweist. Oder man wählt eben eine Falle, wie ich jetzt gerade. Ich habe hier so eine Todesspießfalle, die von oben nach unten zufällt. Ich kann mir jetzt aussuchen, wo die hinkommt. Und das Ziel ist quasi immer, von links nach rechts durchzukommen. Jeder Spieler platziert am Anfang einen Block oder eine Falle entsprechend. Und das Ziel ist eben, ins Ziel, zum Schwert zu kommen am Ende. Und entsprechend, das wird eben pro Runde immer schwieriger, weil immer mehr Plattformen bzw. Fallen entstehen auf dieser ganzen Karte. Und ja, wer es natürlich entsprechend ins Ziel schafft, kriegt natürlich die Punkte. Ja? Also es geht am Ende darum, 100 Punkte zu erreichen. Hier jetzt in dieser Beta-Version gibt es noch keine Rundenanzahl, nach der das begrenzt wird. Also wir spielen jetzt theoretisch ewig, bis einer endlich diese Maximalanzahl erreicht hat. Sieht bisher schlecht aus, aber bin noch dran hier mit meinem dicken Ritter. Nein. Oh, ich lebe noch. Ich lebe, Leute. Ich lebe. Da kommt ein... Okay. Was war denn das? Der dicken Ritter. Der dicke Ritter. Das war's wohl für mich. Naja, jedenfalls, man sieht, es macht auf jeden Fall Laune. Man sieht, wie es wir ist sterben. Im Haus. Ja, genau. Gerade jetzt dieses Level, was wir jetzt haben, diese Map ist schon ein bisschen schwieriger. Am Anfang hat man eher so eine ebene Map, wo man dann am Ende nur noch mal hochklettern muss auf dem Hügel. Und hier haben wir jetzt dazwischen einfach den Abgrund, so eine Eismap. Und da wird das natürlich schon schwieriger, weil du wirklich die Plattform dazwischen auch brauchst, um überhaupt durch die Map zu kommen. Wenn du runterfällst, tot. So, Pech gehabt. Naja, irgendwann bekommt man auch hier so ein bisschen Dedulia, so was baut man wohin? Ja, ist nicht so einfach, ist schon ein bisschen Taktik auch dabei. Also jeder kann von euch Block bauen, genau. Und jeder hat dann eine Jump'n'Run-Passage. Also genau. Einer muss es schaffen oder müssen es mehrere schaffen. Es können mehrere ins Ziel schaffen und ich glaube, die Punkte werden dann gestaffelt entsprechend. Ich glaube, der erste kriegt 30 Punkte, der nächste 20, der letzte 10 Punkte. Also es haben selten mehrere ins Ziel geschafft, muss man dazu sagen. Ich bin ganz häufig schon gestorben. Man kann am Anfang einen Charakter wählen, ob man nun diesen dicken Ritter nimmt, den ich jetzt habe, oder ob man da eher so die Prinzessin nimmt oder so eine Dame mit... Oh, ich lebe noch. Ich bin tot. Das war so ein bisschen der Panikmodus. Ja, es ist nicht so ganz einfach mit der Steuerung. Man gerät auch schnell in Panik, wie man es gerade offenbar bei mir gehört hat. Ja, man sieht, es tut sich bei mir nichts. Ich habe 0 Punkte durchgehend, also konstant. Ich verliere auch keine Punkte, auch konstant scheiße halt. Okay? Aber ich versuch's. Jetzt baue ich mal ein L. Vielleicht bringt uns das was, damit mal jemand wieder ins Ziel kommt. Also das ist jetzt bestimmt schon die 10. Runde nacheinander, in der kein Mensch jemals dieses Ziel gesehen hat. Achso, man kann die Plattform auch drehen teilweise. Kann ich auch machen. Aber irgendwie hier, das bringt halt auch alles nichts mehr, gell? Ist halt alles so ein bisschen verloren jetzt. Vergebene Liebesmühe eigentlich. Die werden quasi nach dem Scheitern, werden die Plattformen nicht gelöscht. Nein. Die bleiben schön da. Es gibt so Plattformen, die du ab und zu mal siehst, die dann wieder verschwinden, wieder aufleben. Ach, ich sehe gerade da unten, könnte man eigentlich so einen alternativen Weg bauen, aber so richtig klappt das auch noch nicht. Oh. Und ich bin wieder tot. Es macht auch so einen schönen Match-Sound. Ja, ich habe vorhin schon mal hier die Entwickler gefragt, es ist eine Beta, wird voraussichtlich, also geplant ist, entweder noch dieses Jahr rauskommen, Ende des Jahres, oder dann eben entsprechend im ersten Quartal nächsten Jahres. Und soll entsprechend dann auch eben auf Steam und so den Konsolen rauskommen. Switch bietet sich natürlich gut dafür an für dieses Game. Schönes, jawohl, kleines Couch-Koop-Game. Das hat mal wieder jemand ins Ziel geschafft übrigens gerade und das gibt 30 Punkte. Wie ist das eigentlich mit der Punktestaffelung? Das habe ich noch nicht ganz kapiert. Mit der Punktestaffelung. Wie ist denn das? Wer zuerst ins Ziel kommt, 30 Punkte, und dann macht 20, 10 oder? Genau. Wenn du eins... Ich muss mal Punkte machen, ja. Das ist so ein bisschen... Nein, das überleben alle, da gibt es nur mega wenig. Da gibt es nur 8, 4, 2 und 1. Ach so. Wir sind da sehr spannend. Weil dann war es zu leicht. Okay. Also für mich heißt es eben konstant noch Zero Points. Go to die Dorfschönheiten. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst, welchen Block ich genommen habe. Ich habe so einen Spießerblock genommen. Einen Aufspießer. So, und... Einer unserer Mitspieler ist jetzt kurz vorm Gewinn, aber ihn hat es gerade zerledert. So, jetzt mache ich hier eine fette Kletteraktion. Ach nein, ich bin hängen geblieben. Du hättest auch die Alternativroute über unten nehmen sollen, die ist leichter. Ja, das Problem ist, ja gut, man muss dann eben da unten drankommen, gell? Dieser eine Stein, der guckt eben so ein Stück hervor. Und wenn du an den nicht drankommst und dich nicht hochhangeln kannst, hast du verloren. Dann ist es aus. Interessant finde ich auch im Hintergrund so ein bisschen dieses Mystische, was man noch sieht bei der Map, so diese Bohnenranke im Hintergrund, diesen Stonehenge. Die Magie ist vorhanden. Sind die Figuren einfach nur Avatare oder haben die unterschiedliche Fähigkeiten? Ich glaube, ich habe noch keine Unterschiede wirklich festgestellt. Ich glaube, es sind einfach nur Avatare, wie du sagst. Ja, einfach die Figuren. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die sich unterschiedlich spielen vom Gefühl her. Jetzt haben sich ein paar Blöcke gelöscht, sehe ich gerade. Nach ein paar Runden scheint sich das doch zu löschen. Ja, wie ihr merkt, so ganz habe ich das Spiel noch nicht verstanden. Aber es macht Laune. Es ist so, oh nein, nein. Siehst du, jetzt ist die Alternativroute zum Beispiel gelöscht. Ich habe ein Problem. Nein, ich hänge mich wieder. Okay, ich lebe noch. Walljumps, das ist es, Leute. Ja, die guten Wall Jumps. Oh, jetzt hat sich diese Plattform gedreht, genau in dem Moment. Übrigens, lustige Geschichte vorhin. War ganz lustig. Oh, Game of Thrones Anspielung. Stick and Stones may break your bones. Ah, fuck. Game of Thrones war auf jeden Fall der Reim auf Bones. Vorhin lustige Geschichte. Wir spielen hier die erste Runde. Und einer Entwickler kommt an und sagt so ich lade mal kurz mein Handy hier und macht noch so einen Scherz und sagt so, ich hoffe, das crasht jetzt nicht das Game, gell? Ich steck das Ladekabel dran. Steckt originales Ladekabel dran und das Game kommt zum Stehen. Es ging gar nichts mehr. Komplett den ganzen Rechner lahmgelegt, gell? Nur mit so einem Handy-Ladekabel. Was? Leute, die Handys haben die Macht. Denkt dran. Handys haben die Macht. Vor allem das Lustige war dann eben nur der Spruch. Es war eigentlich nur ein Gag. Ich dachte nicht, dass das wirklich passiert. Ja, herrlich. Solche Geschichten schreibt eben nur die Mac. Und die Indie-Booth. Okay, jetzt werde ich meinen dicken Ritter hier einfach drüber steuern. Also Peter, ich krieg's nicht auf Peter, ich bin enttäuscht von dir. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Du bist doch eigentlich von uns beide der Jump'n'Run-Experte. Ich hab schon gesagt, die Schwerkraft ist heute nicht mein Freund. Der Plattform-Experte. Ja, der Plattformer. Fairy Tale. Nee, Fairy Fail. Oh, Fairy Fail. Why are thou a stupid tail? Big Red Truck. Finde ich auch geil, diese Fail-Reime. Haben wir vom Big Red Truck überhaupt schon erzählt im Podcast? Noch nicht? Oder? Nein, wir versprechen auch nichts. Ich würde den erst dann im Podcast vorstellen, wenn es fertig ist. Das also Ding, nie. Das Ding kommt, wenn es nie fertiggestellt wurde. So, ich habe jetzt noch so eine richtig hässliche Keule platziert. Das wird jetzt auf jeden Fall lustig. Also eigentlich fehlt eigentlich ein Mitspieler fehlen nur noch 10 Punkte. Aber ihr merkt ja, wir spielen jetzt schon mehrere Runden. Er kommt von diesen 90 nicht weiter. Wow. Also macht Spaß, Peter. Ja, also ich finde es auf jeden Fall richtig lustig, macht Laune. Schönes Koop-Game. Also, Fairy Fail, meine Damen und Herren. Fairy Fail? Ich habe Fairy Tail die ganze Zeit gesagt. Gell? Das heißt ja wirklich Fairy Fail. Ja. Leute, mein Fehler. Kennt ihr das? Wenn man einfach einen falschen Buchstaben reinmogelt in das Wort. Vielleicht nicht. Aber jetzt habt ihr das mal von mir gehört. Ja, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zurück an unsere Hörer der Dorfschönheiten, des Dorfschönheiten-Podcasts. Ich habe hier an meiner Seite Dennis Ruppert. Ja. Herzlich willkommen von Deist. Also ich habe auch schon, jetzt nur mal die Hörer wissen das schon, ich habe auch schon einige Male über euch gesprochen. Ach, cool. Im Podcast. Ja, ja, dass es so ein bisschen so meine Inspiration war, so ein paar kleinere Sachen mal auszuprobieren. Cool. Ein paar... Ich habe einfach mal angefangen. Ich hatte Bock drauf, ich hatte schon ewig Bock drauf. Und dann habe ich mich einfach mal durchgerungen und habe das gemacht. So. Ich wollte jetzt einfach mal, da du ja auch das erste Mal jetzt hier auf der Mac bist, ich glaube, die gibt es auch erst zum zweiten Mal hier, ja, hier in ja, Erfurt. Genau. Ja. Und ich wollte einfach mal fragen, wie so dein Gefühl ist, die Mac, und wie dir das gerade so gefällt bei uns in der Heimat, sag ich mal. Ich muss ganz ehrlich gestehen, so richtig viel von eurer Heimat habe ich eigentlich noch gar nicht gesehen. Also wir sind irgendwie angekommen, mitten in der Nacht, morgens irgendwann hier in Erfurt gelandet und waren eigentlich die ganze Zeit nur hier in der Halle und abends irgendwie noch schnell was essen gegangen. So viel habe ich gar nicht mitbekommen. Ich kann nur sagen, ihr habt eine gute Küche hier in Erfurt, aber sehr unfreundliche Bedienung. Oh Gott. Okay, ja, da kann man eigentlich überall Pech haben, leider. Ja, natürlich. Wir hatten offensichtlich noch Pech bei den Läden. Also in einem anderen Laden war das Essen dann weniger gut, aber sehr freundliche Bedienung. Aber das ist, okay. Ey, man kann nicht immer alles haben. Kompromisse muss man eingehen. Ganz, ganz ehrlich, ich bin viel Schlimmeres gewohnt. Wirklich, okay. In beiden Seiten. Also war total super nett. Sonst wirklich von Erfurt nicht wirklich viel mitbekommen. Ich hab eine Geschichte von Erfurt, wo ich vor 10 Jahren mal hier war, mit Marga Botate noch damals, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Geschichte für den Podcast ist. Wir können es ja nachher mal versuchen, aber später. Kommen wir jetzt mal zum wichtigen Punkt. Die Mac finde ich tatsächlich sehr, sehr geil. Also die Veranstalter von der Mac haben ja mich vor, weiß nicht, vor einem halben Jahr angefragt, ob ich nicht Bock hätte, irgendwie mit der Tabletop-Area hier einzusteigen und ein bisschen hier zu helfen. Und ich habe gedacht, ich kannte das ja damals früher noch von der RPC und so weiter, dass so eine Tabletop auf einer Messe, die eigentlich ganz anderen Fokus hat, ist schwierig, weil du hast natürlich auch immer irgendwelche Händler, die haben natürlich dann auch oder wollen natürlich auch Geld machen. Das ist ja logisch und zumindest die Leute wollen ja kein Minus machen. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja, ey, probieren wir es aber mal, weil die Zielgruppe hier sind ja Leute, die per se Bock auf sowas haben, weil du hast hier Leute, die, ich sag mal, das Nerdtum zelebrieren, indem sie fiktive Comics, also Mangas lesen, Filme gucken, Videospiele spielen. Und da ist natürlich das analoge Spiel mit den ganzen Geschichten und der ganzen Fiktion drumherum zwar was anderes an sich, aber es hat extrem viele Überschneidungen. Und dann haben wir gedacht, lass uns das doch irgendwie mal versuchen. Und dann aber wirklich zu sagen, wir versuchen hier nicht krass auf Verkaufen zu gehen, sondern im Endeffekt das Hobby den Leuten näher zu bringen, ein bisschen Service zu bringen. Deswegen haben wir, wir sind ein kleiner Bereich hier, aber ich finde ein ganz schöner Bereich, weil man kann irgendwie 5, 6 Spieler anspielen, kann ein bisschen was kaufen, finde ich ganz schön. Ja, dafür sehr, sehr liebevoll und immer freundliche Gesichter. Das ist mir aufgefallen, wo ich vorhin das erste Mal da war. Ja. Und man merkt richtig die Leidenschaft fürs Hobby. Das cool. Das ist ja, der Podcast ist ja unser Hobby so. Wir zelebrieren halt einfach das, was wir lieben. Und das finde ich toll, wenn man da so ein bisschen Gleichgesinnte trifft und auch sich einfach mal auf Augenhöhe dann unterhalten kann. Das ist ja voll cool. Ja, es bringt dir nichts, wenn du irgendwo hinkommst und irgendwie den Leuten zeigen möchtest, was du Cooles machst. Ja. Und dann hinterm Tresen mit verschränkten Armen stehst und sagst, also wirklich das ausdrückst, als ob du, lass mich in Ruhe. Da habe ich eine kleine Story dazu. Ja. Ich habe dadurch, dass ich ja schon eine Weile interessiert bin, ich war vor 2 Jahren auf der Modellhobby Spiel in Leipzig. Mhm. Da gibt es auch immer einen Tabletop-Bereich. Und da war einer so unfreundlich zu mir, dass ich dann einfach wieder gegangen bin. Ja, also ich habe ein paar Fragen gestellt. Echt, ich meine, das ist überall, in jeder Szene, in jedem... Aber ganz ehrlich, das ist auch richtig so. Also dann aber zu gehen, weil ich habe das so oft erlebt, dass Leute dann so unfreundlich sind. Und dann denke ich, okay, ey, wenn du mir nichts sagen möchtest, wenn du kein Geld verdienen möchtest, ich gehe weiter. Ja. Also es ist vielleicht ein bisschen arschig von mir gedacht, aber ich denke, gerade wenn irgendjemand zu mir ankommt und ich freundlich zu ihm bin, und wenn er nicht freundlich zu mir ist, dann hast du es genau richtig gemacht. Einfach gehen. Ja, das war echt schade. Auf der einen Seite war ich traurig, weil ich das eigentlich mal wissen wollte, mal erfahren wollte. So, bin jetzt so circa... Dieses Jahr habe ich angefangen mit Bemalen. Ich mache mit meinem Kumpel Peter, mit dem ich den Podcast mache, alle 10 Folgen eine Pen-and-Paper-Folge. Cool. Und die haben wir jetzt letzte Woche aufgezeichnet und die haben wir mit Tabletop gemacht. Also ich habe Tabletop-Figuren dafür bemalt. Ja. Es macht einfach riesen Spaß. Ich habe mehr Spaß am Bemalen als am eigentlichen Spiel. So. Aber das ist halt, jeder nimmt sich da so das raus, was er möchte. Ja. Das ist halt mega. Inwiefern merkst du Unterschiede? Du bist ja auf mehreren Conventions unterwegs. Geht so. Okay, also das, was ich so mitkriege, seid ihr immer mal. In Hamburg ist ja auch immer mal was und so. Ja, ich bin im Schnitt so auf 3 Conventions im Jahr. Das ist gar nicht so viel. Ja. Ja. Okay, das geht. Das stimmt. Inwiefern merkt man einen Unterschied? Das ist natürlich, man macht die so eben auch gerade. Wir haben jetzt den 30 Jahre Mauerfall gehabt. Ja. Inwiefern merkt man einen Unterschied zwischen den alten Bundesländern und den neuen Bundesländern? Jetzt auf der Convention oder insgesamt? In den Conventions und auch, ich denke mal, Tabletop ist ja wahrscheinlich, gibt es ja seit vielen Jahren. Den 80ern, 70ern? 70er, ja, ja. 70er, ja, ja. Das ist ja auch hier alles später angekommen. Ja. Inwiefern merkt man da einen Unterschied? Das ist schwierig. Vor allem ist das schwierig, weil wir gehören ja nun zu der Generation, die den Mauerfall vielleicht als Kinder mitbekommen haben. Also ich zumindest, aber ich war 6 zu dem Zeitpunkt. Okay. Und ich war nicht geboren. Ja, aber also ich war 6 zu dem Zeitpunkt. Ja. Und auch Kumpels von mir, meine Frau ist zum Beispiel auch aus dem Osten, aus Mecklenburg, und die war irgendwie zu dem Zeitpunkt quasi 9. Und wir reden ziemlich oft darüber, über diese ganze Geschichte. Ja. Und wir sind beide zu dem Entschluss gekommen, dass unsere Generation gar nicht wirklich mehr trennen kann und sollte zwischen Ost und West. Machen wir auch nicht. Also das klang jetzt ein bisschen verkehrt, weil ich eben schon merke, jetzt im Vergleich zu anderen Dingen, dass es im Osten die Dichte an solchen Veranstaltungen fehlt. Ja. Und das meine ich. Das ist so ein wichtiger Punkt. Der Osten ist heiß eigentlich. Man merkt das auf diesen Conventions, auch wenn die kleiner sind, auch wenn die familiärer sind. Man merkt, der Osten ist hungrig und will. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich würde ungern zwischen Osten und Westen Das ist natürlich die richtige diplomatische Antwort. Ja, genau. Nein, weil es ist so lange her. Und also wenn man keine Unterschiede haben möchte und möchte, dass alle gleichgestellt sind, dann sollte man diese Unterschiede auch nicht machen und auch nicht zelebrieren und an die nächste Generation weitergeben. Man kann unterscheiden zwischen Bundesland und Bundesland. Ja, wir haben vielleicht jetzt ein bisschen verkehrt drüber. Ist ja vollkommen richtig. Ich meine, wir machen ja auch Witze Norden und Süden. Das ist aber eher ein bisschen, wir haben lustigerweise heute Morgen drüber gesprochen. Ja. Das ist eher so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, ein bisschen lustig. Aber wenn es dann Ost und West kommt, ist es oft ein bisschen verbittert, dieser Vergleich. Egal, wollen wir nicht machen. Also ich bin da auf keinen Fall verbittert und das wollen wir auch. Wir wollen das auch nicht und wir wollen halt einfach, wir würden uns halt, das heißt wir, ich spreche von der Volksgruppe, so ein anmaßender Quatsch. Ja. Ja. Also wir würden uns freuen, wir sind dankbar für alles, was hier passiert. Mhm. Für jegliche Nerd-Convention, die es gibt. In Erfurt gibt es auch noch den Comic Park, Manga- und Comic Park, der jährlich ist, auf der EGA, auf dem EGA-Gelände. Wir sind dankbar für alles, was kommt. Und deswegen cool. Finde ich es cool, dass ihr auch einfach herkommt, auch unter derbsten Stress, wie du das vorhin erzählt hast. Freuen wir uns einfach, dass ihr da seid. Das wollte ich mich nochmal bedanken. Ey, total gern. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, hier auf der Messe, ich merke keinen Unterschied. Ja, okay. Du hast Leute, ich glaube wirklich, der Unterschied ist weder in den großen Leitkulturen zu sehen, sondern an den Subkulturen, ja, wenn du Unterschiede haben willst. Das stimmt. Du merkst, du hast halt Subkulturen. Und das ist, was wir hier machen, ist nicht deren Subkultur, aber die haben Berührungspunkte. Und das finde ich total toll. Hier kommen ganz viele Leute an, die haben keine Ahnung davon. Gucken in die Vitrinen, mal so verstohlen und wollen schnell irgendwie weiter. Und ich bin dann jemand, ich sehe das und geht dann, läuft dann sofort und drückt den Flyer in der Hand und labert sie zu. Ja. Und du merkst sofort, ob sie schnell weggehen wollen, dann lässt sie halt weggehen. Aber wenn sie stehen bleiben und ehrlich dann zuhören und Gegenfragen stellen, dann führe ich sie hier rum und erzähle denen das alles. Cool. Und du merkst, dass die Leute voll interessiert sind. Dann erzähle ich, hier kannst du eine Demo machen, hier kannst du anmalen. Und das ist bei vielen dann so, oh, man kann selber malen, das ist ja geil. Ja. Und wenn wir sagen, das ist alles for free, kannst du machen. Und dann gehen sie erstmal weiter. Und ich merke, dass am Laufe des Tages komme ich zurück und dann sind Leute, die morgens irgendwie da waren, sitzen plötzlich und machen ein Demospiel oder malen und sind total begeistert. Und das finde ich toll. Also ich bin ja nicht hier, um Sachen zu verkaufen. Ich habe ja ein bisschen Merch da. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, irgendwas zu verkaufen. Ein bisschen was bin ich losgeworden. Mhm. Aber dass ich Leute für das Hobby begeistern kann, das ist das Coole. Ja. Und quasi ein Hobbybotschafter. Ja, inoffiziell. Ja, das klingt ein bisschen altruistisch. Ich bin nicht, ja, okay. Ja, also wir sind ehrlich, ich bin ja auch im Auftrag der Veranstalter hier. Ne? Ja. Aber ich hätte auch sagen können, nee, mache ich nicht. Ja. Aber ja, ich finde das total geil. Und dann kommen wir vielleicht auch zu dem Punkt, wo du meintest, warum es in dieser Region vielleicht ein bisschen weniger gibt als woanders. Ich bin in der Community ein bisschen länger unterwegs und ich muss gestehen, du kennst das wahrscheinlich auch, wenn man in vielen Subkulturen unterwegs ist, gibt es immer einen harten Kern, der so hardcore ist, dass man manchmal keine Lust mehr drauf hat. Man muss ehrlich sein, und das ist aber nicht nur in der Tabletop-Community, das ist halt in der Rollenspiel-Community, das ist überall bei den Videogames. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil was einer Subkultur, einer Nerdkultur, einer Community immer helfen kann, ist, wenn sie größer wird und neue Leute zu partizipieren, weil die werden größer und wir sind einfach mal so, was wir machen, ist ja konsumieren. Das heißt, es gibt Leute, die es verkaufen und wenn mehr Leute die Sachen kaufen, kann mehr investiert werden und wir kriegen auch geileren Shit. Ja. Und wenn irgendwann mal einer auf die Idee kommt, ey, ich mache jetzt meinen eigenen geilen Shit, auf den ich Bock habe. Genau. Ja? Genau. Und also das so ein bisschen selbst gegenseitig befruchtet. Total, ja, total. Und ich habe festgestellt in diesen Communities, dass ja, wahrscheinlich mache ich mich damit jetzt in einiger Richtung unbeliebt, aber es ist einfach so das, was ich erlebt habe. Es ist nicht allgemein gültig, aber das, was ich erlebt habe, ist, ich habe zum Beispiel mit mehreren Leuten aus Sachsen oder Thüringen mal gesprochen und die haben auch erzählt vollkommen, ey, bei uns gibt's ja gar nichts. Da meine ich, ja, ganz ehrlich, wir haben das Internet, man kann in einigen Regionen, gerade wo ihr, so als jeder woher kommt, kann man super günstig irgendwelche Räumlichkeiten mieten, die kann man mit ein paar Leuten, die Eintritt zahlen, wieder rausholen. Veranstaltet doch was. Ja. Das Internet, die Communities bieten so viele Hilfsmöglichkeiten, um Leute ranzuholen. Und dann kommt so eine Antwort, nee, wenn niemand anderes was macht, mache ich ja auch nichts. Und dann frage ich mich, ja, aber dann darfst du dich ja auch nicht beschweren. Das ist richtig. Ja. Genau, und das ist, diese Antworten habe ich tatsächlich zu 60-70% mehr so aus dieser Region bekommen, als wenn da zum Beispiel welche in Nordrhein-Westfalen, jetzt muss man natürlich sagen, in Nordrhein-Westfalen ist natürlich die Dichte der Leute, auch des Hobbys, logisch, weil du hast da mehr Städte, weniger Land und so weiter. Ja. Aber da sind dann Leute, die sagen, ja, fuck off, dann mache ich halt was, will halt kein großes Geld investieren, deswegen mache ich was Kleines. Ja. Bestes Beispiel, die Taktika in Hamburg ist ja Deutschlands größtes Teil. Ich war auf der ersten Taktika vor 15, 16 Jahren. Das waren zwei Räume. Die haben mit einem Warhammer-Turnier angefangen, wo 10 Leute mitgespielt haben, da war ich dabei. Und das waren 50% der Teilnehmer fast. Ich übertreibe es, aber das waren wirklich ein Großteil der Besucher. Und die hatten noch zwei Räume, wo irgendwelche älteren Herrschaften ihre Dioramen vorgestellt haben. Das war die Taktika. Und guck, wie groß sie geworden ist. Weil die Leute einfach gesagt haben, wir haben da Bock drauf und machen einfach immer mehr und immer mehr. Und wenn man nicht irgendwo anfängt und sofort sagt, man möchte groß sein, ja, dann hat man vielleicht die falsche Denke diesbezüglich. Das ist wahr. Ja. Ja. Also vielen Dank für deine tolle, ehrliche Antwort. Ja, gerne. Super. Ja. Cool. Ja, dann wäre ich eigentlich schon grundsätzlich, wäre ich eigentlich schon durch. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, ja, möchte noch einen Tipp. Klar. Ich möchte noch einen Tipp. Also, ich bemale ja selber, habe jetzt angefangen. Mhm. Und ich habe jetzt mit Saga angefangen. Cool. Saga zum Beispiel. Und mir passiert es leider, dass ich habe manchmal das Gefühl, dass mir die Figuren, die Minis halt immer zu dunkel werden. Okay. Werden die immer zu dunkel. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich stehe auf diesen Shade-Effekt und so. Und wahrscheinlich knall ich da zu viel drauf. Nimmst du da einen speziellen Pinsel nochmal, oder? Nee, das ist alles eine Frage der Farben tatsächlich. Also der Farbidee, die du hast. Ja. Wenn es hier zu dunkel wird, hast du immer noch die Möglichkeit, nach dem Shade hier noch weiter zu akzentuieren. Ja. Entschuldigung. Alles gut. Du hast die Möglichkeit, einfach die Sachen noch zu akzentuieren. Also du könntest zum Beispiel mit der Schichttechnik die Details nochmal weiter ausarbeiten, dass sie dann wieder heller werden. Du kannst trocken bürsten, wenn du es schnell haben möchtest. Ja. Oder aber die Grundfarbe, die du shadest, ist einfach heller. Ja, also okay. Ich weiß nicht, ob du, wenn du zum Beispiel, was war rot, grün oder was nutzt du als Grundfarbe da hauptsächlich? Also ich habe logischerweise mit so einem Beginner-Set angefangen. Was auch richtig ist, ja. Hab da halt so ein Warpaint? Army Painter. So ein Dark, also wirklich wahrscheinlich das dunkelste Shade gefunden, was ich so kriegen kann. Aber was ist die Grundfarbe, auf die du das Shade aufträgst? Naja, kommt drauf an. Kann mal ein Grün sein, kann blau sein, kann gelb sein. Ich benutze es wirklich universal. Also. Okay, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder machst du so, wie du es bisher gemacht hast und akzentuierst dann hinterher nochmal raus. Mhm. Der Vorteil, wenn du es halt akzentuierst, ist, dass der Kontrast viel stärker wird. Kann natürlich auch leicht ins Comichafte gehen, aber dass du wirklich von ganz dunkel zu ganz hell geht, dann sehen die von Weitem auch schon krass geil aus. Ja. Oder aber du nimmst eine hellere Grundfarbe, auf die du das Shade draufpackst. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt ein normales Grün hast, nimm ein helles Grün. Ja. Genau. Und du kannst natürlich das Grün auch mit Weiß oder wenn eine Saga ist ja sehr realistisch so ein bisschen. Ja, das stehe ich auch drauf, wenn das so ein bisschen realistisch aussieht. Genau, da machst du nicht mit Weiß, mischst das nicht mit Weiß, sondern mit einem Beige. Ja. Wenn du Farben mit Beige aufhältst, sind sie erdiger. Total cool. Okay. Habe ich Jahre gebraucht, um das herauszufinden, obwohl es so simpel ist. Ja, den Tipp habe ich zum Beispiel aus einem deiner Videos. Ja. Genau. So. Andere Möglichkeit an dieser Stelle nochmal empfohlen, der Deist YouTube-Kanal. Schleichwerbung, danke. Hey, alles gut. Wir sehen das locker. Wir geil finden, promoten wir am Ende. Danke. So. Ja, genau. Oder die andere Möglichkeit ist, du verdünnst das Shade. Also nicht das Shade pur auftragen, sondern mit ein bisschen Wasser oder verdünnen und dann auftragen. Okay. Und dann lieber verdünnt ein paar Mal rauftragen, also auftragen, lass es trocknen und wenn es dir dann noch zu flach ist, machst du nochmal rauf. Okay. So, das gibt verschiedene Wege. Mega. Ja. Okay. Vielen Dank. Gerne doch. Also vielen Dank für deine Zeit. Das ist auch gleich schließt die Messe auch. Ich hoffe, ihr nehmt viele tolle Eindrücke hier mit. Total. Schaut euch vielleicht noch ein bisschen die Region an, vielleicht beim Nachhausefahrt. Keine Ahnung. Ich leider nicht. Also wir morgen 16 Uhr ist dicht, wir werden wahrscheinlich bis 19 Uhr abbauen oder so und dann muss er gleich wieder zurück, weil am nächsten Tag arbeitet. Genau. Ja, also falls ihr nochmal essen geht, wünsche ich euch auf jeden Fall eine freundliche Bedienung, mega geiles Essen und noch eine schöne Zeit hier. Dankeschön, vielen Dank, Dennis. Cool, danke dir. Ja, ein herzliches Willkommen zurück hier aus dem Auto. Peter und ich sitzen vorne, Richard sitzt hinten. Und Peter, was gibt's Neues von der Mac 2019? Jo, wir haben einen ereignisreichen Tag hinter uns gebracht. Gerade jetzt hinten raus wird das nochmal ziemlich witzig. Also wir haben euch ja durch den ganzen Tag mitgenommen. Ja, haben viele Sachen angetestet, vor allem viele Spiele. Diesmal haben wir so ein bisschen auf so die Panels, Workshops, das Drumherum ein bisschen eher verzichtet, muss man sagen. Und haben uns dann eben eher den Indie-Games gewidmet, beziehungsweise mal geguckt, was man so antesten kann. Aber ich muss eben echt sagen, diese Indie-Arena-Booth, das ist so ein geiles Ding. Also ohne Scheiß, wenn ihr die Gelegenheit habt, das anzutesten und irgendwie ein bisschen Bock drauf habt auf so Indie-Games, ey, schaut euch einfach mal um. Da ist eigentlich für jeden irgendwas dabei. Da gibt es so viel geilen Kram. Ob das nun irgendwie eher was zum Puzzeln ist, bisschen was Entspannteres, was mit Rhythmus, ja, was richtig knallen muss. Je nachdem, für alle ist was dabei. So, und kurze Pause, gell? Als wäre es vorbei. Also das hat mir ganz großen Spaß bereitet, heute da wirklich so viel auszuprobieren. Wir haben uns natürlich auch wieder ein gratis Getränk gesichert. Diesmal waren 6 Stempel. Letztes Jahr haben wir es ja leider zu spät entdeckt. Wir haben Final Fantasy gesehen. Das hat mich gefreut, natürlich das Footage mal mit anzuschauen. Gut, den Kommentar, den hätte man sich fast kneifen können. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber natürlich ist das natürlich cooler für den Zuschauer, für die Leute, dass man da noch jemanden hat, der das ein bisschen kommentiert oder ein bisschen dann nochmal was dazu sagen kann. Stimmt, Das schon mal angespielt haben eben. vielleicht noch mal so ein paar Fragen beantworten können. Aber es war eben, das habe ich vorhin auch schon zu Robert gesagt, das Soundmixing war ein bisschen für den Arsch bei der Sache zum Beispiel. Ja, stimmt. Weil du hast das Gameplay gehabt und hast die Leute, die dazu gequatscht haben, kaum verstanden. Das war irgendwie ein bisschen käsig. Ja. Ja. Also ich habe die ganze Zeit nur auf das Footage geachtet und ich habe die eh nicht verstanden. Das war für mich irgendwie sinnlos. Das war wie, wenn du schlechten Empfang hast und versuchst, mit jemandem Telefonat zu reden, sprechen, führen. So, jetzt heißt sprechen, reden, führen. So, also ihr merkt schon, also der Tag hat irgendwie auch geschlaucht, aber es war geil, wir waren viel auf Achse, es hat Spaß gemacht, haben viel gelacht, haben viele Leute gesehen, also auch bekannte Leute, unter anderem hier Imsen hier, Robin von Nostarafu TV, genau. Wir haben ein bisschen gequatscht. Wir haben hier Dingens von Deist gesehen und Dingens von Dennis. Wie du guckst. Dennis, ja, stimmt, Dennis heißt er. Mit dem haben wir auch das Interview habt ihr quasi jetzt schon gehört. Ja, stimmt. Ja, aber so eben einige bekannte Gesichter. Nino Taku haben wir gesehen. Wir haben mit dem Konsolendealer ein bisschen gequatscht. Ede, genau. Ede, Nils konnten wir noch sehen am Ende. Gregor war sogar da, überraschenderweise. Gino haben wir gesehen. Mit Gino kam er gerade aus der Toilette raus, wo ich rein bin. Stimmt, ja. Sag auch hier, Gino. Er so, moin. Ich, moin. Das hat Richard gar nicht mitgekriegt. Nee. Dass ich den Dude kann. Also nicht kennen, sondern, ja. Viele bunte Cosplays haben wir auch gesehen. Viele bunte Cosplays. Eine alte Bekannte aus Schultagen haben wir getroffen. Also ich habe auch einen Klassenkameraden getroffen, der mit dem ich meine Ausbildung zusammen gemacht habe, der jetzt totaler Instagram-Gott ist. Und da quasi übelst geil. Und mich hat es den ganzen Tag schon gewurmt, dass ich mich zur Presse akkreditiert habe. Mhm. Aber dass da nicht ging, quasi. Dass mir dann keiner geantwortet hat. Und dann habe ich mich so quasi noch eine Stunde vor Schluss nochmal durchgerungen und bin da rein und auf einmal ging, ja, also sie stehen ja mit drinnen und na, das geht alles klar und auf einmal hatten wir Presseausweise. Wir haben uns natürlich ein bisschen mehr erhofft von den Presseausweisen, muss man ehrlich dazu sagen, dass man da ein bisschen Backstage rein kann und so, aber leider nicht. Trotzdem lustig. Ja, also auf jeden Fall, dass das geklappt hat. Also ich habe ja sogar auch noch einen bekommen, das hat dann Robert noch für mich klar gemacht. Und dann gesagt, na hier, der Kollege auch, gell? Und dann konnte ich mich ja eben dann noch nachträglich registrieren sozusagen. Das war schon cool, dass das noch geklappt hat und war natürlich ein geiler Moment so. Ich konnte das kaum glauben. Ich habe gedacht, Robert will mich veralbern, dass er jetzt plötzlich einen Presseausweis hat. Und vor allem diese ganze Situation, die dahin geführt hat, also wie das alles vonstatten ging, war ja fast ein bisschen absurd, ja, eigentlich. Also Richard hat fast nicht immer verstanden, was gerade zwischen uns abgeht, beziehungsweise wo gerade oben und unten ist, weil es einfach alles so schnell ging. Es ging alles so schnell und dann war es plötzlich vorbei. Also im Endeffekt war es so, dass wir plötzlich Etienne und Nils im Eingangsbereich getroffen haben und Robert ging zur Registrierung, um zu gucken, ob er diesen Presseausweis nun bekommt, ob da was für ihn hinterlegt war. Und dann sehe ich diese beiden Jungs, also diese beiden so tollen Menschen, und habe so gedacht, ach komm, jetzt musst du doch mal gucken, ob du mit dem vielleicht irgendwie noch ein Foto hinkriegst oder irgendwie was, gell, oder ob du sie noch mal anquatschen kannst. Und dann sehe ich plötzlich, ach ja, die waren gerade kurz beschäftigt, daneben taucht ein alter Bekannter auf. Ein alter Bekannter passt natürlich gut in diesem Zusammenhang. Holle war am Start. Holle mit ein paar Kumpels. Und ich wusste aber nicht, dass er da ist. Ich hätte ihn ja noch fragen können, habe es auch total vermehrt. Schöne Grüße an dieser Stelle, Holle, falls du die Folge hörst. Und dann haben wir uns natürlich auch nochmal in den Arm genommen. Und dann hat es sich noch so begeben, dass wir tatsächlich es noch hinbekommen haben, ein Foto mit den Jungs hinzubekommen, also mit Nils und Eder. Und das war dann so ein geiler Moment. Plötzlich sind die Emotionen durch den Raum geflogen. Und kurz danach kommt plötzlich Robert um die Ecke mit diesem scheiß Ausweis, also mit diesem geilen scheiß Ausweis. Geiler Scheiß halt. Und ich konnte es gar nicht mehr fassen. Ich bin bald explodiert. Ja, Peter und ich haben auch schön gezittert dann. Ja. Die Euphorie war riesengroß. Und Richard hat die Welt nicht mehr verstanden. Ja. Wir haben gedacht, jetzt starten wir durch. Jetzt geht's direkt in Backstage. Jetzt quatschen wir da alle voll, gell? Oder beziehungsweise kriegen wir gleich noch ein paar Interviews hin, gell? Ja. Mit den nice Leuten. Aber so weit hat es eben dann doch nicht gereicht. Das nächste Mal probieren wir es über Content Creator. Auf jeden Fall. Ja, immer eine Schippe drauflegen. Genau. Nicht übernehmen, nicht zu viel drauf schippen, schlecht für den Rücken. Aber nach und nach schön den Berg aufhäufen. Aufhäufen. Aufhäufen. Ja, also das war echt ein Magic Moment dann noch so zum Ende. Also dass sich das so ergeben hat, das war. Ja, mich hat das ultra dann, cool. Mich hat das dann gewurmt, dass mir da keiner geantwortet hat. Ja. Irgendwie. Alle haben sich einfach nur angemeldet, alle haben einfach nur da irgendwie hingeschrieben und sind dann dahin gegangen. Ich habe es dann einfach probiert. Ja, vor allem hat sich auch noch so lustig ergeben, dass dadurch, dass wir eben Leute ein bisschen kannten so aus der Gegend so und die plötzlich auch alle Ausweise hatten und durchs Gespräch hat sich ja dann herausgestellt, dass die auch irgendwie einfach so dran gekommen sind, gell, ohne irgendwie einen krassen Presseausweis zu haben oder sonst was, gell. Deswegen bist du ja eigentlich dann nochmal so auf die Fährte gekommen, gell. Hast du dann gesagt, ja, jetzt muss ich es wissen. Ja. Jetzt gehe ich hin. Und dann war ich da und auf jeden Fall, ja, na klar. Wie heißen Sie denn? Ich sage, na so und so. Ja, steht hier mit drin, na klar. Das war eine krasse Nummer, ey. Stand doch alles da. Die Podcast, die Dorfschönheiten und so weiter und so fort. Unsere Mailadresse und so. Die Dorfschönheiten@gmail.com, meine Damen und Herren. Das war vor allem, als wir dann draußen standen, war das wie so ein krummes Ding, was wir gerade gedreht haben. Ja. Wir haben uns gefühlt wie bei Ocean's 11. Ja. Oder hier die Olsen-Bande. Olsen's 11. Olsen-Bande. Olsen's 11. Olsen's 11. 3-11. Ja, das war halt wieder so ein Tag von absoluter, das war einfach so viel, es war wieder so viel, aber viele sympathische Gespräche gehabt heute, sei es mit irgendwelchen Entwicklern, sei es mit Dennis von Deist, das ist so nice, ja, das ist einfach mega, Leute. Du bist jetzt nice. Genau, beneist. Beneist, mit Würfeln. Schön überzeugt. Ich war auch noch hier bei diesem Miniaturkünstler, den ich cool finde. Ja, genau. Das fällt mir gerade noch ein. Von dem habe ich noch was mitgenommen. Scheiße, jetzt habe ich den Namen gerade nicht. Ja, der war auf der Mac. Tatsuya. Ja, keine Ahnung. Maguya. Nee, wir haben ja letztes Jahr schon die ganzen Mac-Witze komplett runtergerissen, ja. Gell? Scheiße. Letztes Jahr alles rausgeworfen. Ja, von dem habe ich mir auf jeden Fall auch noch was mitgenommen. Schönen Kalender für 2020. Und noch so einen kleinen Postkartenkalender sozusagen. Geil. Und sogar noch mit Unterschriften von ihm. Also, super cooler Typ. Gesigned. Ey, aber da hast du eben gemerkt. Diese übertriebene Höflichkeit dieses Jahr. Vielen Dank. Und dann wird nochmal sich verbeugt. Und dann wird nochmal, ey, das ist so mega. Du fühlst dich richtig schlecht, wenn du dann das nicht mitmachst und dann mal so, ja, danke. Und so ein bisschen hast du das Gefühl, das ist ein Teufelskreislauf, jetzt muss ich gehen. Dann sagt nochmal jemand danke. Ja, ja. Aber es ist wirklich ein tolles Gefühl, weil der einfach so, also auch, dass der Künstler mit 2 Millionen Abonnenten bei Instagram, weißt du, dass der sich da hinstellt und sagt, ja, thank you very much. Ja. Also danke, dass du meine Kunst zu schätzen weißt. Ja. Ne? Dass du dieses Geld dafür ausgibst, gell. Dass du diesen Teil meiner Seele, den ich nach außen gebracht habe, in deine Bude hängst. Deine Bude? In deine Bude. Und da sage ich dir, da hängt das gut. Hängt das gut. Aber denk dran, wenn du einen Nagel mit voller Überzeugung in die Wand hämmerst, und dann merkst, der Kalender passt da nicht, dann kannst du den Nagel wieder rausziehen. Aber das Loch bleibt. Und das Loch bleibt. Das war deep. Very deep. Was vor allen Dingen auch richtig geil war, dass wir halt unseren persönlichen PR-Manager mit hatten. Auf jeden Fall, ja. Da müssen wir das fand ich ja auch mega. Also Richard hat sich richtig ins Zeug gelegt, uns zu promoten. Also an dieser Stelle, Richard, vielen Dank. Richtig geil gemacht, Dude. Und er ist halt wirklich zu jedem und hat wirklich jedem eine Karte gegeben. Und wieder eine Karte. Und wieder eine Karte. Vor allem, wo teilweise diese Karten herkamen, das war wie so ein Magic Trick. Ja, wie so ein Magic Trick, ja, wirklich. so ein Taschenspieler, ey, der blitzt wieder einen raus, holt so, ja, hier, und dann unterhältst du dich mit einem von den Entwicklern, plötzlich kommt links neben dir so eine Karte vorbei, geflogen hier so, gell, so, ja, so langsam durchgesteckt, so, siehst nur, wie der Entwickler die Karte entgegennimmt, denkst so, krass, wo kommen die jetzt her? Hier sehe ich nur Richard, wie er den Arm langsam wieder zurücknimmt. Ich weiß, war ein richtiger Magic-Trick. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Richard dann Magic-mäßig einen schwarzen Lotus gezogen. Nee, hat er nicht. Er hat auf jeden Fall die Kartennummer richtig geil aus der Tasche. Hätte ich jetzt zweimal mein Studium finanzieren können. Ich den jetzt frisch gezogen. Frisch gezogen? Wirklich? Wie ist der wert? Ja, ich weiß, der ist irgendwie 8000 wert oder so, gell? Frisch gezogen? Der teuerste 27.000 Euro. Oder so, ja. Richard, bist du jetzt ready, mal ein kleines Plädoyer dafür zu halten? Jawohl, die Energie ist zurück. Leute, ihr könnt es nicht fassen, ich war eben echt etwas fertig nach dem schönen Tag auf der Mac. Ja, mein insgesamter Eindruck, positiv, schlechtes, gibt es eigentlich nichts zu sagen. Außer, dass mir irgendwann die Beine wehgetan haben, aber das ist ja logisch. Nee, ich fand es mega schön. Am meisten hat mir die Indie-Booth, oder wie heißt das? Wie heißt das richtig? Indie-Arena-Booth. Die hat mir Booth. Alter, ja, schon das Mikrofon zu Wotzi. Die hat mir wirklich gut gefallen. Und das habe ich gar nicht getroffen, Robert. Aber die hat mir sehr gut gefallen. Und da fand ich am coolsten das Game The Resort. The Resort. Das war echt mega geil. Das ist so eine, ja, keine Ahnung, 70er Jahre Roadtrip-Romantik gemischt mit so Weltuntergangsszenario. Ein Komet droht, das kleine Dorf zu zerstören. Und hat uns der Developer da erzählt und der Entwickler, was das gleiche nur in Deutsch ist, bedeutet. Und also es war echt mega cool. Und ja, dem habt ihr natürlich auch ein Interview geführt und ja, hat uns das ein bisschen erklärt und wir hatten da mega schönes Merch liegen. 2021 und 2020 soll dann erst die Alpha und dann die Beta-Version rauskommen. Also nicht die Beta zuerst und dann die Alpha, sondern genau umgekehrt. Und dann die Gamma-Version. Und das kann ich euch nur empfehlen. Also das war echt so richtig geil. Also richtig so, keine Ahnung, so reduzierte Formsprache im Vintage-Look und halt irgendwie, das ist einfach so ein Indie-Spiel halt, ne? Die überzeugen ja meistens durch ihre schönen Bilder und einfach einer tollen Handlung. Weniger drumherum. Also das werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen. Das war mein Highlight heute. Da habe ich wunderschöne Poster mitgenommen. Die hatten da wirklich sehr schöne Poster von. Und da habe ich mir gleich 5 Stück mitgenommen. Und halt ganz verschiedene. Ich weiß noch nicht, wo ich sie aufhängen soll in meiner Einraumwohnung, aber scheiße aus. Ich habe sie. Und darum geht's. Und das ist der Lifestyle. Nee, also ich fand es mega schön. Und ja, so diese ganzen Indie-Games. Wir haben ja zwischendurch mal gespielt, ne? Wir beiden, das war echt cool. Verschiedenste Spiele. Orbit, ich kann mich erinnern, ihr habt gespielt Orbit, wie hieß es? Mein Highlight, Orbital Bullet. Orbital Bullet, genau. Das wollte ich auch mal nochmal erwähnen. Lobend erwähnen. Die zwei Jungs, die da standen, machen das Ding halt wirklich alleine. Ey, das war auch, also. Vor allem, da hast du auch gemerkt, die haben. Studium. Ja, genau, neben Studium, genau, ja, richtiger und wichtiger Einwand, das kann man gar nicht hoch genug honorieren, so ein Game dann trotzdem nebenbei noch zu machen irgendwie, gell, und, aber auch die haben so erst so ruhig daneben gestanden und ja, probiert's einfach aus, das war für mich so richtig Magic, was die gemacht haben, so zurückhaltend, ja, gar nicht aufgedrängt, ja, ich resette das jetzt mal, spiel einfach mal. Und hast du so gemerkt, wie das Spiel eigentlich dich geöffnet hat, so. Die mussten eigentlich fast gar nichts machen, so. Ja. Die haben dich das Spiel spielen lassen und dann hast du automatisch mit denen gequatscht oder wolltest mehr wissen und mit denen ins Gespräch kommen, gell? Und das hast du ja danach auch gemerkt. Der Nächste, der dann dran saß mit den Jungs, selbst der hat die ja dann auch voll gesülzt, gell? Ja. Der hat dann auch angefangen, habe ich gedacht, ey, krass. Geiles Game. Geiles Game. Save das Boot. Das ist auch cool, ja. War cool, aber ist nicht so mein Stil. Battle Planet. Battle Planet fand ich toll. Ja, ich bin nicht so der Fan von Twin-Stick-Shootern. Was für ein Ding? von Twin Stick Shootern. Twin Stick Shootern. Ja, Twin Stick Shooter. Bedeutet. Mehr Englisch geredet heute als Deutsch. Twin Stick Shooter bedeutet quasi, dass du mit deinem einen Stick quasi die Figur lenkst und mit dem anderen in die Richtung schießt. Das ist ein Twin Stick Shooter. Warum kann man da nicht sagen, mit zwei Knüppeln in eine Richtung schießen? Der zwei Knüppel in eine Richtung schießt Spiel. Der Doppelknüppler. Danke. Doppelknüppler. Aber das, ich fand das cool. Ein bisschen verwirrend, die Welt hat sich immer so gedreht, ne? Ja, ne, dadurch, dass ja deine Figur immer in der Mitte war, war ja quasi zentriert. Ja. Ja, quasi zentriert. Crazy. Ich fand's cool. Grungy, tiki tiki. Soll kommen für Steam, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Genau, am 17. Oktober. Das ist bald. Und kostet? Nein, das kann ich ja nicht sagen, weil dann machen wir ja hier falsche Gerüchte. Also, kann nichts dazu sagen. Verlangt es nicht von mir. Er hat es ja vorhin auch gesagt, glaube ich. Ja, 15 Mücken, glaube ich. Jason. Ja, genau. Ach, das schießt. Also, ich würde mal sagen, wir haben richtig viel Material gesammelt. Hm. Ich würde sagen, es ist für mich eigentlich schon ein Rap. So. Weil ihr ja dieses Mal dabei wart. Mit uns auf der Mac. Auf jeden Fall. Meine Damen und Herren. Also vielen Dank an alle, die uns Interviews gegeben haben. Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, was über die Spiele zu erzählen. Vielen Dank für die wirklich sympathischen Gespräche, die man heute geführt hat. Ja, auch vielen Dank an die Mac natürlich auch wieder fürs Ausrichten, also an das ganze Organisationsteam und auch dafür, dass wir die Pässe bekommen haben. Ja, nächstes Jahr bitte andere Pässe, meine Damen und Herren. Richard, gibt's noch was zu sagen? Nö. Wir bedanken uns natürlich auch bei Richard, dass Richard heute mit war und wieder und auch so ein bisschen drunter leiden musste, dass wir halt wirklich am Content createn waren die ganze Zeit. Ach, auf jeden Fall. Das war doch super. War doch abwechslungsreich heute. Irgendwann ist mal halt mal der Akku runter, weißt du? Ja, wenn du die ganzen Jahre auf dem Kiez rumspringst, weißt du? Wenn du bist, weißt du? Irgendwann kannst du nicht mehr. Das ist der Akku halt alle. Ich hätte gerade vom Kiez jetzt gesagt. Da ich der nicht bin, war sehr schön heute. Ich hab zu danken. Okay. Wir hören uns das nächste Mal. Nächste Folge, Folge 50, meine Damen und Herren. Oh ja. Viel Spaß bei der Folge Die Abschlussprüfung mit Jacques Roussel. Jacques Roussel und auch in einer kleinen Rolle, zwar nicht wirklich anwesend, aber in Gedanken an Richard Genet. Oh, merci beaucoup. A tous. Jo, bis denne. Sie können gespannt sein.